Moin, moin und hallo zu Vier Ecken, zwei Elfer. Ich bin der Christian Streich. Und bei mir ist mein Punchline-Produzent Nummer 1, der Ricky. Wie geht's dir? Danke, mir geht's sehr gut. Ich bin heute da, um folgende Frage zu beantworten. Ist Bibiana Steinhaus süß oder einfach nur niedlich? Und natürlich darüber hinaus möchte ich mit dir heute über Fußball sprechen. Das ist ja eigentlich schon Fußball pur, oder? Bibiana Steinhaus? Na, ist sie süß oder einfach nur niedlich? Nee, eher Lesbe, oder? Das schließt das eine und das andere nicht aus. Na gut, das stimmt auch wieder, aber Bibiana Steinhaus, die finde ich nicht hübsch, nee. Warte, ich muss noch mal kurz nachgoogeln, hier Live Research in der Sendung. Also die mit den kurzen blonden Haaren und den großen, wo der eine, wo war das nochmal? Ah, stimmt. Weißt du, an wen die mich erinnert? Das ist doch Manuel Neuer Schwester. Also wenn ich die hier bei Google Bilder eingebe, die sieht original aus auf einem Bild wie Manuel Neuer. Also dieses Bild muss ich unbedingt hier mal... Ist Bibiana überhaupt ein Name? Ja, warte mal, also das Bild, liebe Hörer, die vielleicht gerade live zuhören. Ja, dieses Bild werde ich umgehend mal in den Chat posten, wie wir Fachleute sagen, und zwar auf Facebook. Es ist wirklich unfassbar, die sieht original aus wie Manuel Neuer. Es ist so. Vom Profil her, ne? Ja, ist mir übrigens aufgefallen, auch bei, wie heißt der Rennfahrer? Lewis Hamilton. Der singt ja sonst... Aus Manuel Neuer? Nee, der singt aber sonst als Leona Lewis. Also das musst du auch mal gucken. Sie haben auch unheimlich Ähnlichkeit. Schön, hast du einen schönen Einstieg, sympathischer Einstieg. Hast du auch ein bisschen Fachwissen reinfließen lassen. Da denken die Leute gleich, ach, der ist ja gar nicht so doof. Ist doch, das denken sie wahrscheinlich. Aber da mache ich mir ja bekanntlich nichts draus. Nee, das denken sie erst in knapp 60 Minuten, wenn wir hier durch sind. Ist das die angestrebte Sendezeit? Nee. Okay. Gehen wir da jetzt von so 4-5 Stunden aus, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Ich würde auch noch mal gerne meine komplette Saisonvorschau hier mit dir machen. Können wir noch mal machen, oder? Deine Saisonvorschau. Von der ersten bis in die vierte Liga, würde ich gerne mal. Schön, Ricky. Ja, wusstest du eigentlich, dass die dritte Liga jetzt 20 Mannschaften hat, seit ein, zwei Jahren? Nee, das ist, also da und muss es ja immer noch im Gespräche ist, auch die Bundesliga und die zweite Liga mit 20 Mannschaften zu bestücken. Also bei der Bundesliga würde ich es begrüßen. Die dritte Liga, da habe ich mir viel mehr erhofft, als sie damals die Regionalliga zusammengelegt haben praktisch. Ich habe da tatsächlich gedacht, dass es vielleicht dann auch bei Sky präsent sein wird und dass die Qualität ein bisschen steigen könnte, dadurch, dass mehr Geld reinkommt. Aber was man so hört und liest, ist es ja nicht der Fall. Also ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, der irgendwie, welche Mannschaften spielen denn da überhaupt? Ja, irgendwie Karlsruhe-Fan ist oder so, spielt die überhaupt da? Ja, der Rostock auch, ne? Ja, aber es ist halt echt eine schlechte Qualität, finde ich, die da also gespielt wird. Aber schlechte Qualität, ich glaube, da finden wir heute noch den ein oder anderen weiteren Verein. Naja, in der Bundesliga. Macht jetzt den ein oder anderen Podcast, den wir jetzt aufnehmen. Irgendwas wollte ich noch zur dritten Liga sagen. Ach ja, kommt das nicht immer vor der Sportschau? Ich habe die Sportschau schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Seitdem ich Sky-Komplett-Paketkunde bin für 33,90 im Monat. Mit 33,90, wir haben echt dasselbe Paket, ne? Sky Plus Receiver und Sky Anytime und Sky Go. Und ich habe auch Cinema, das hast du ja nicht. Nee, das habe ich nicht, das stimmt. Aber man muss aufpassen bei diesem Abonnement, du musst rechtzeitig kündigen. Ich habe direkt nach 3 Wochen gekündigt. Ja, weil sonst läuft das nämlich nach einem Jahr plötzlich bei 69 Euro weiter. Das mache ich aber mit allen Verträgen. Das ist sehr clever von dir. Du hast ja auch mal vor ein paar Sendungen irgendwo erzählt, dass es da so eine App gibt, ne, die einen irgendwie an die Verträge remindet. Abo-Alarm heißt die. Abo-Alarm, genau. Ja, die habe ich mir noch nicht runtergeladen. Gibt's auf jeden Fall mal für iOS und ich hoffe auch für Android, denn ich werde mir ein Nexus 7 zulegen. Tschüss Apple, sage ich nur. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, mein nächstes Touch-Device ein Nexus 7. Ja. Und auch mit dem iPhone 5, das immer noch nicht ankam. Samsung Galaxy 4. Dann können sich auch ganze Familien unter das Handy stellen, wenn es regnet. Ja, ist doch schön. Mhm. Ist doch schön. Hast du recht, kannst du ruhig. Apropos Vertrag kündigen. Komm, weißt du, jetzt kommt die Überleitung. Apropos Vertrag kündigen. Sprich mich doch mal auf Felix Magath an. Ricky. Ja. Ich sage dir jetzt einen Namen und ich möchte von dir ein paar Gedanken in diesen Podcast verpackt bekommen. Achtung, er kommt. Felix Magath. Ja, Felix Magath ist für mich echt die Wurst, oder wie heißt die Kategorie bei 4 Ecken zu Elfer? Die Bratwurst der Woche. Absolut. Der ist für mich nicht mehr tragbar als Trainer, ganz ehrlich. Wenn einer so viel Kohle raushaut, mehrfach, bei Wolfsburg, oder auch bei Schalke, aber das können wir ihnen nicht mehr ankreiden, aber bei Wolfsburg, und er scheitert immer wieder, und zwar nicht nur so ein bisschen. Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, Wolfsburg spielt zwar gut, aber irgendwie geht der Ball nicht rein. Nee, da kommt einfach nichts, überhaupt nichts. Da ist noch nicht mal eine Mannschaft auf dem Platz. Das ist einfach nur traurig, was dieser Verein von sich gibt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Mann falsch am Platz. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie der sich immer noch im Amt halten kann. Und plädiere hier in dieser kleinen Sendung dafür, dass man Felix Magath bitte entlassen soll. Also ich bin dafür, dass wir eine Facebook-Gruppe vielleicht gründen, VfL Wolfsburg, oder wie hieß die Gruppe damals mit dem Pezzoni? Auf jeden Fall. Das ist Magath raus. Lieber zu zehnt als mit Pezzoni oder so. Was? Lieber gar nicht als mit Magath. Wäre ich dann dafür. Also, das ist für mich einfach nicht mehr tragbar, dieser Mann. Aber was der auch teilweise für Transfers macht. Ich meine, ja, vor einigen Jahren die Transfers wie ein Grafit oder ein Deko, ne? Die hat er da irgendwie für 29 Pfennig geholt. Ja, und sie sind eingeschlagen wie Hulle, aber das bleibt ja jetzt aus, ne? Dieser Effekt. Der Magath-Effekt bleibt aus. Es ist vor allen Dingen 5 Jahre her. Er hat praktisch in 5 Jahren 2 Spieler entdeckt, kann man jetzt sagen. Das ist lecker. Würde ich jetzt behaupten, das ist auch anderen vorher gelungen. Ja, die Frage ist, wie viele Spieler hat er in derselben Zeit geholt, die nichts gebracht haben? Ja, also ich glaube, die Liste. Er holt ja auch so Totgeburten wie auf Schalke damals mit Ali Karimi und Angelos Charisteas. Die Leute sind an die 60, ja, haben bei ihren letzten Clubs schon irgendwie nichts gebracht, und da fragt man sich wirklich. Ja, warum? Das kann ich kann sogar so einen Move kann ich sogar noch verstehen. Ja, aber so ein Ali Karimi kann ich echt noch verstehen. Ich meine, Bayern hat ja auch über Jahre iranische Spieler, Nationalspieler, Stars geholt, damit sie da schön Trikots verkaufen. Ne, ich dachte halt so, okay, man holt sich so einen erfahrenen Mann. Ich wollte jetzt gar nicht Ali Karimi da anführen, sondern eher den anderen Kollegen. Aber wenn das halt einmal nicht funktioniert, dann würde ich sowas nicht nochmal machen. Also das ist jedenfalls meine Meinung. Und auch diese Strategie, die ja jetzt mit Diego und mit nicht Quist, oder? Mein Vater sagt immer Digo zu ihm. Wie heißt der? Steht so drauf, ne? Wie heißt der Kollege der Däne? Das ist Quist ist beim VfB. Wie heißt der andere? Quist ist beim VfB. Du meinst den Soldberg? Nee, ja, auf jeden Fall den Tätowierten mit den blonden Haaren. Simon Kea meinst du? Ja, genau. Ich finde, solche Sachen hat er auch auf Schalke schon abgezogen. Leute suspendiert, danach wieder das ganze System auf deren Schultern ruhen lassen. Das ist halt irgendwie so ein Zeichen für mich, dass der als Trainer ungeeignet ist. Ja, und mit diesen Aussagen hat ja auch der Tobi schön gesagt, wenn dein Chef dir jetzt sagt, ne, du als Kfz-Mechatroniker, der du ja nun mal bist, wenn dein Chef dir sagt, ja, also mit dir kann ich nichts mehr anfangen, dich wechsle ich nicht mehr ein. Ja, wie kommst du denn dann zur Arbeit? Wie kommst du denn dann zum Trainer, ja? Da hast du doch null Motivation, und was ist das für eine Aussage? Das kannst du doch als Trainer nicht machen. Ja, also er ist für mich tatsächlich nicht mehr tragbar. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, tatsächlich habe ich es ein paar Mal gesagt, glaube ich. Mhm, schön. Ich habe tatsächlich. Gerne. Tatsächlich ist für mich, ich habe meinen Tweet gelesen, tatsächlich ist für mich das Neue, wie geil ist das denn? Ekelhaft. Bah! Zu Beginn der Saison habe ich gesagt, gib ihm die Chance. Er hat jetzt den einen oder anderen Spieler eingekauft. Er hat erkannt, dass Diego ihm vielleicht weiterhelfen kann. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch sehr enttäuscht, was Diego bis jetzt gespielt hat, aber hab mir schon gedacht, es könnte funktionieren, aber insgesamt kann ich mich jetzt an keinen Spieler erinnern von Wolfsburg, das mich irgendwie überzeugt hätte und irgendwo mir das Gefühl gegeben hätte, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, die nur annähernd, sag ich mal, unter den ersten Vieren, weil das ist ja der Anspruch, denke ich mal, von Wolfsburg, Champions League Quali zu erreichen, also unter den ersten Vieren kommen könnte. Das ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Vor allem nicht nur in dieser Saison, sondern auch schon in der letzten nicht. Und ich glaube, das System oder das Modell Magath ist tatsächlich, das war's. Also er sollte die Arbeit ruhen lassen. Er hat ja damals gesagt, als er bei Wolfsburg angefangen hat, das ist definitiv seine letzte Station in der Bundesliga. Ja. Und ich rate ihm, es vielleicht nicht so weit zu treiben, dass er mit Wolfsburg in der zweiten Liga dann weitermacht. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht spekuliert er irgendwie immer noch so auf den Nationalmannschaftstrainerposten. Naja, ich denke mal so irgendwie so ein Eritreer oder so suchen immer einen Trainer. Ich meinte eher, dass er denkt, dass er in Deutschland vielleicht mal Nationaltrainer wird, weil er war ja mal so eine Art... Naja, es ist ja jetzt FIFA rausgekommen, kann er machen. Ja, aber halte ich auch nichts davon. Also ich finde, Felix Magath ist so ein unheimlicher Machttyp. Das würde ja in der Nationalmannschaft, glaube ich, nicht gut gehen. Aber ich würde es auch nicht sehen wollen. Ja, also, aber ja. Sie hatten ein softes Einstiegsprogramm. Die letzten beiden Spiele gegen Augsburg und Greuther Fürth. Da haben sie mal schön 0-0 und 1-1 gespielt. Ja, jetzt wird schon ein bisschen ungemütlicher mit Mainz und dann Schalke. Und dann ist auch schon der 7. Spieltag. Und ja, sie haben ja nur gegen Stuttgart gewonnen. Sie haben guter Ricky, ja. Meinst du denn, dass wenn der gute Herr Magath, sagen wir mal nach dem 10. Spieltag, auf dem Abstiegsplatz steht, dass da der VW-Konzern sagt, du Herr Magath, gehen Sie mal? Ja, ist natürlich die Frage, was der in seinem Vertrag drin stehen hat. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt. Felix Magath ist wahrscheinlich, hat er einen sehr gut dotierten Vertrag. Und ich mir fast nicht vorstellen. Meinst du nicht? Doch, natürlich. Ja, also dass die ordentlich bluten, wenn sie den raushauen. Ja. Aber ich denke auch, die werden sich das eine Weile anschauen und ja, und irgendwann wird es dann vielleicht doch mal dazu kommen, dass man sich von ihm trennt. Weil, was ich noch sagen wollte, mal ganz ehrlich, die haben bis jetzt nur gegen Stuttgart gewonnen. Das war ihr einzigster Sieg und der war letzten Endes mehr oder weniger geschenkt. Ist ja geschenkt, ne, eigentlich. Ja, weil in Stuttgart aktuell. Sind wir mal ehrlich. Aber später zu, nicht abschweifen. Nee, ich wollte gerade sagen, normalerweise macht die Ibišević den Elfmeter rein und dann hätte das Spiel auch verloren, aber hätte Fahrradkette. Soll ich mal einen Witz erzählen? Nee. Machen wir auch. Und von daher hat mich Wolfsburg wirklich fast genauso enttäuscht wie der VfB, zu dem wir nachher noch kommen. Aber also jetzt, dass ich jetzt von Wolfsburg viel erwarte in der Saison, das kann man nun wirklich nicht behaupten. 4-0 gegen Hannover, Alter. Ja, 0-4, also Heim, ne? Heim gegen 96, gegen den Erzfeind. Ja, gegen den Erzfeind, das ist. Eieieiei. Nee, also da ich und Wolfsburg, wir werden keine Freunde mehr. Ricky, machen wir das Spiel erneut. Ich werfe jetzt einen Namen in den Podcast und du wirst mir was drauf antworten. Versuch's mal. Jan Christian Dresen. Ja. Action. Der wird den guten Höpfner beerben beim FC Bayern. Ja, beim FC Bayern. Ich kann über den Mann jetzt überhaupt nichts sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber grundsätzlich ist der FC Bayern einer der Vereine, die Personalien eigentlich immer sehr, sehr gut besetzen können. Also außer vielleicht so eine Geschichte wie damals mit Klinsmann. Was? Mit Abstrichen. Das waren schön. Mit und die fand ich schön. Mit Abstrichen vielleicht auch diese Nährlinger-Nummer. Aber ansonsten, so in den letzten, ich würde schon sagen, 10, 15 Jahren hat FC Bayern München eigentlich gerade solche Positionen immer sehr, sehr gut besetzt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du über den Kollegen irgendwas weißt. Ich habe da mal was überflogen. Er ist irgendwie in Bayern irgendwie in der Politik irgendwas mit Wirtschaft. Das muss dir jetzt reichen als Antwort, Ricky. Ja. Also es ist kein unbeschriebenes Blatt, gerade in dem Bundesstaat Bayern. Und nein, da werden sich die guten Rummeniges, der ja übrigens auch seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert hat, oder 4 Jahre, glaube ich sogar, was bei gedacht haben. Ne? Also sie sind ja nämlich ganz doof und sie hatten ja auch Zeit. Karl Höpfner hat ja auch Ende der letzten Saison schon angekündigt, dass er nach 2012 nicht mehr weitermachen wollen wird. Und ja, sie machen da keinen Schnellschuss. Sie hatten lange genug Zeit und ja, seine Vita kenne ich jetzt nicht. Hört sich aber solide an, was ich da so gelesen habe, dass er in der Wirtschaft zu Hause ist und da habe ich keine Angst. Ist 45 Jahre alt. Ich glaube, der Verjüngungsprozess nicht nur der Mannschaft, sondern auch des Drumrums mit einem Sommer und dann einem neuen Trainer nach Heinkes. Er beginnt so ein bisschen. Oh ja, das ist gut, dass du es noch ansprichst. Da durfte ich ja nie in diesem Podcast was zu sagen, weil ich ja zum ersten Mal dabei bin. Matthias Sommer ist für mich der Bold Move überhaupt. Also das ist für mich eigentlich der größte Transfer, wenn ich es mal so nennen darf, von allen Vereinen in ganz Europa. Also dieser Move, ich hoffe, dass die mir nicht Lügen strafen werden, aber Matthias Sommer zu verpflichten, das finde ich wirklich. Der ist genau der Richtige. Ich fand immer beim DFB wird der viel zu sehr, also wird es gar nicht so sehr angesehen, was der eigentlich macht, wie intelligent er eigentlich ist und Fußball versteht. Und ich glaube, beim FC Bayern München hat er die Mittel und hoffentlich auch das Vertrauen, das umzusetzen, was er sonst häufig dann auch bei Sky schon vom Stapel gelassen hat. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz intelligenter Mann, was Fußball angeht. Und also da muss man ihm wirklich gratulieren. Das hat der VfB übrigens versäumt, weil da kann ich auch mal hier aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, jetzt. Ja, er war ja beim VfB. Du wohnst auch in Berlin? Er war ja beim VfB, ja, aber ich bin ja Stuttgart-Fan. Wir sind ja in Berlin, wohnen ja nur Schwaben. Er war ja beim VfB auch als Teamchef aktiv Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass damals, als er dann nach einer relativ okayen Saison, zwar mit Höhen und Tiefen, gesagt hat, nee, hier reicht's mir jetzt. Das wird schon Gründe gehabt haben. Ja, und ich glaube, die lagen weniger an Matthias Sammer, obwohl er mit Sicherheit ein schwieriger Typ ist. Bin ich der Meinung, dass der VfB halt wieder mit seiner typischen Art und Weise gesagt hat, nee, also immerhin entscheiden wir hier noch, also gerade die Kollegen Ruf und so weiter und wie heißt das andere Pferdegesicht da beim VfB? Redi Bobic? Nee, ach, der, den nehme ich überhaupt. Das hat jetzt keiner gehört, geh mal, fickt euch. Den nehme ich überhaupt nicht wahr. Freddy Bobic ist für mich überhaupt, das ist, den kann ich nicht ernst nehmen, es tut mir wirklich leid. Also, das, nee. Nein, vom Vorstand, so Kollegen wie Staudt und so, die damals. Ja, Staudt ist aber auch so ein Anti-Mensch, ne? Ein Antichrist. Ja, aber für mich sind das die Leute, die dafür gesorgt haben, dass Matthias Sammer nicht mehr erreichen konnte mit dem VfB, als er am Ende dann erreicht hat. Obwohl ich der Meinung bin, er hat sehr gute Arbeit gemacht, er hat sehr gute Ideen, sage ich jetzt mal, gehabt. Aber ja, wurde wie immer abgegrätscht vom VfB. Ich weiß gar nicht, ist das Vorstand? Jetzt rede ich natürlich völlig ins Blaue hinein. Man sollte das ein richtig, bisschen wissen, wie die Kollegen da heißen, aber es ist mir eigentlich auch egal. Das ist deine erste Sendung, also hier machen sich jetzt die Leute, die Hörer, eine Meinung über dich. Damals war es tatsächlich so, dass Ruf und Staudt das Sagen hatten. Mittlerweile hat der VfB einen neuen Präsidenten, diesen Mäuser. Das ist ja so auch so mehr oder weniger ein, ja, ich weiß nicht, ist mir nicht so sympathisch, der Kollege. Und Ulrich Ruf sowieso gar nicht. Also das ist überhaupt ein Typ, den kann ich auch nicht ab mit seinen ganzen Ansichten. Überhaupt wirkt der VfB zeitweise auf mich führungslos. Also über die Jahre hinweg. Ab und zu funktioniert mal was und danach verlieren sie wieder voll und ganz den Fokus aufs Eigentliche und die wirken auf mich total zerstreut. Und da wäre so ein Mann wie Matthias Sammer, um jetzt da wieder zurückzukommen, genau der Richtige gewesen, um mal Struktur reinzubringen. Ja. Und ich glaube, Matthias Sammer ist ein ganz wichtige Personalie für den FC Bayern. Ja. Nee, merke ich mir, also das ist also deine Definition von ganz kurz mal über den VfB reden. Jetzt nochmal einen kleinen Einwurf, ein kleines Häppchen vom FC Bayern München. Und zwar habe ich auf diesem Social-Media-Dienst, known as Twitter, gelesen, dass der gute Thomas Müller heute beim trainingsfreien Tag eine Sondereinheit gemacht hat. Der ist mir ja also unsympathisch. Das sagt doch alles über den Jungen. Ja, aber der ist mir ja unsympathisch. Nee. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Er ist mir einfach unsympathisch. Was? Ich weiß es nicht, warum. Er ist vom Volke. Ich kann es dir nicht erklären. Er ist er ist mir irgendwie unsympathisch. Ich erinnere mich noch. Du kommst selbst in Schwulität nicht merken. Ja, aber es gibt's doch, dass du das nicht begründen kannst und es ist halt einfach die Chemie zwischen uns nicht da. Wenn ich ihn im Fernsehen sehe. Ja, und Thomas. Das ist eigentlich kein Spieler, den ich sehr. Kann man das so ein bisschen vergleichen mit mir und Frank? Ja, ist wahrscheinlich eh nicht. Nein, also ich kann seine Leistung absolut anerkennen. Also das ist kein schlechter darum geht's nicht. Das ist kein schlechter Fußballspieler. Ich mag ihn irgendwie so als Person nicht. Und es ehrt ihn natürlich, dass er extra Runden schiebt, aber das erwarte ich tatsächlich auch von einem Spieler in so einer Mannschaft, wo es wirklich auf Nuancen ankommt, ob ich spiele oder nicht. Ja, da erwarte ich von einem Spieler tatsächlich dann, wenn es auf der Kippe steht, ich meine, wenn ein Ribéry und ein Robben, wenn die beide topfit sind, dann hat halt ein Thomas Müller ein Problem. Das haben wir ja schon in der Saison gesehen. Und dann sind für mich solche Sachen entscheidend, ob einer sich die Mühe macht und sich nochmal eine halbe Stunde auf den Platz stellt und vielleicht. Natürlich auch ein Zeichen an den guten Arjen Robben, ne? Von dem halte ich ja auch nicht mehr so viel. Von dem halte ich ja auch nicht mehr so viel. Bin ich. Und Robben eigentlich auch nicht. Das ist ja so ein Streitthema bei mir gerade in meinem Freundeskreis. Also, wenn wir jetzt schon bei Bayern sind, kann ich das vielleicht mal ansprechen, weil Arjen Robben ist für mich schon ein guter Fußballer, gar keine Frage, aber er wird nicht jünger, sprich, er verliert an Spritzigkeit, das ist aber etwas, was Arjen Robben immer ausgezeichnet hat, die Spritzigkeit, die Schnelligkeit, da verliert er mit Sicherheit ein bisschen an Tempo, ja, also fällt da ein bisschen was weg, dann sein Wahnsinnstrick, den er sich von Philipp Lahm abgeguckt hat, von außen nach innen ziehen und dann schießen, das weiß, glaube ich, mittlerweile jede Viertliga-Abwehr, dass sowas bei ihm kommt. Und aus meiner Sicht... Die können sich ganz geil leisten. Aus meiner Sicht ist Arjen Robben ein Kandidat, Meinst du, Arjen Robben ist ein One-Trick-Pony? Na, ich überspitze jetzt mal. Ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn Arjen Robben zur Winterpause wechseln würde. Also jetzt geht's aber los. Jetzt mal ganz ehrlich. Also jetzt geht's aber los. Ja, sag mir mal, was du von Arjen Robben hältst. Also aktuell finde ich, dass die Bundesliga weiß, wer er ist. Er ist Arjen Robben, er ist schnell, er hat einen mega Schuss und er zieht in die Mitte und schießt. Wobei er das ja gar nicht mehr so oft macht, eben weil die Leute ihn stellen und ihn doppeln, dann, wenn er den Haken gemacht hat. Aber er findet aktuell nicht die Lösung für sein Problem. Sein Problem ist seine eindimensionale Spielweise. Und er steckt da irgendwie so ein bisschen fest. Er ist von den Skills her ist er ein Weltklasse-Spieler. Da ist er ein Weltklasse-Spieler, nur ihm fehlt irgendwie im Moment so eine neue Nuance. Sie haben es ja gegen Wolfsburg so gemacht, dass sie rotiert sind. Also während des Spiels. Shaqiri, Ribéry, Robben. Sie haben durchgemischt. Und das war echt ganz gut. Das hat gut geklappt. Vielleicht ist das ein neuer Ansatz, um Robben auch auf ein altes Level zu bringen, welches ja wirklich Weltklasse war. Aber aktuell, wenn er da rechts da hoch und runter ackert, da fehlt so die vierte Wand, die er durchbricht. So den Trick, wo man auf einmal denkt, so, oh, Mensch, du, also das kann der auch. Nein, er macht immer dieses Schema F und das, ja, eben das, was ihn damals, zündet nicht mehr. Eben das, was ihn damals ausgezeichnet hat, als er 2009 zu Bayern gekommen ist, kommt er auf den Platz? Gleich kommt er auf den Platz und übrigens mein Podcast. Okay, dann sag du. Du sagtest gerade in der Winterpause wechseln, vielleicht wäre das für ihn persönlich nur das Richtige. Wenn er irgendwie, weiß ich nicht, nach Frankreich wechselt, da zu PSG, da kennen die Franzosen ihn noch nicht, in Anführungsstrichen, und wissen nicht, wie sie gegen ihn handhaben sollen, verteidigungstechnisch. Ja, ich denke mir tatsächlich, für wen bringt's denn, oder wer hat denn einen Verlust dadurch, wenn Arjen Robben weg wäre? Also, ja, das ist der. Wäre das für FC Bayern München? Es wäre ein Verlust. Da bin ich mir eben nicht mehr so sicher, weil, in den entscheidenden Momenten. Okay, es wäre ein Verlust, pass mal auf, genau deswegen. Es gab dieses DFB-Pokal-Halbfinalspiel, war das in der letzten Saison oder war das die Saison davor, als er das Tor auf Schalke gemacht hat? Das war vorletztes Jahr. Ah, okay, also, wann hat er dann jetzt in den entscheidenden Situationen eben das bisschen, was du von so einem, in Anführungsstrichen, Weltklasse-Spieler erwartest, gebracht? Also, da, wo es drauf ankam, hat das leider nicht gebracht. Auch fand ich bei der Nationalmannschaft, fand ich das. Gegen Madrid hat er ordentlich gespielt, Halbfinale Champions League. Gegen Chelsea, Finale, war er engagiert, aber er hat nicht den Touch irgendwie reingebracht. Er hat den Elfmeter vor allem nicht reingemacht. Hä? Er hat auch da einen Elfmeter doch nicht getroffen. Da haben sie doch den Elfmeter verschossen. Ja, richtig, aber das ist ja nun. Naja, aber das sind so Momente, wo. Pass auf. Insofern wäre das schlimm für den FC Bayern, wenn Arjen Robben den Club verlassen würde. Dann würde, glaube ich, heute ein Thomas Müller, wenn er fest auf rechts wäre, keine Überstunden machen. Sprich, er wäre nicht so stark wie aktuell gegen Schalke und Wolfsburg. Oder speziell gegen Schalke, ne, wo er überragend gespielt, der Mann des Spiels, der Mann des Spieltages fast schon. Also, ich glaube, da diese Struktur gerade in der Mannschaft, dass da wirklich jede Position Weltklasse doppelt besetzt ist, pusht jeden Beteiligten und das wäre sehr schlecht, wenn Arjen Robben den Club verlassen würde, denn dann wäre Thomas Müller frei auf rechts und würde eventuell nicht so gut spielen wie jetzt. Unter Umständen gebe ich dir da recht, aber das erwarte ich natürlich auch von einem Fußballer wie einen Herrn Müller, dass er jetzt, sag ich mal, wenn du ihn da hinstellst und sagst, hier, mach, das ist jetzt deine Seite, du bist in Anführungsstrichen jetzt der Chef auf der, wahrscheinlich dein Rechts, dann gehe ich natürlich davon aus, dass er trotzdem genug Ehrgeiz entwickeln kann, um da eben die Leistung wie jetzt abzuliefern. Das schafft ja ein Robben oder hat ein Robben ja auch geschafft. Also es war ja nicht so, dass der bei Bayern die ganzen Jahre jetzt Druck hatte, sondern der hat auf einem sehr hohen Niveau gespielt und spielt immer noch, das möchte ich überhaupt nicht an den Tisch kehren, nur ich denke mir halt, der hat noch bis 2015 Vertrag. Wenn du den jetzt verkaufst, kriegst du bestimmt noch eine ordentliche Ablöse für den. Ich taxiere den mal so auf einen Bereich zwischen 10 und 15 Millionen. Mehr. Ja, oder sagen wir mal 15 Millionen. Also man muss auch immer, in diesem aktuellen Fußballbusiness zählt auch immer dieser Werbevalue mit, ne? Und da ist überhaupt immer noch heute Figur erst mit der meist verkaufteste Trikotname. Ja, das zählt bestimmt alles mit dazu. Ich tippe den schon auf 19, 20 Millionen. Okay, dann, das ist ja mittlerweile heutzutage, also da spielen ja dann wirklich so Sprünge zwischen 2, 3, 4 Millionen, mehr oder weniger, das ist ja mittlerweile Peanuts. Ja, im Prinzip ist das ja nur Spielgeld. Ja, ein Javi Martinez, 40 Millionen, das ist ein Mensch nicht wert, das ist ein Fußballer nicht wert, nur das sind halt die Rahmenbedingungen, in denen wir uns im Weltklasse-Fußballniveau begeben und da musst du halt mal, wenn du so einen Different Maker kaufen willst, musst du halt das ausgeben. Ja, ist er natürlich nicht wert, So ist es aber nun mal. Lass ihn 20 Millionen wert sein. Bin ich mir aber sicher, dass der FC Bayern, das ist ein Verein, der mit den 20 Millionen auch wieder was machen kann. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, also ich bin mir nicht so sicher, ob es, also das ist eine dumme Diskussion im Endeffekt, weil ich glaube, das steht nicht zur Debatte, aber... Weil wir auch sehr dumm sind als Menschen. Nee, finde ich nicht. Aber ich finde halt, dass Arjen Robben lang nicht mehr auf dem Niveau spielt, dass er vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren eben erreicht hat. Und in Ribéry, finde ich, macht, ich weiß nicht, ob er die Entwicklung immer noch macht, aber aus meiner Sicht hat er einen riesen Sprung gemacht von einem eher so eine Diva auf dem Platz. Mittlerweile nimmt er auch diesen Kampf an. Also der kämpft auch mittlerweile. Und gerade im Spiel gegen Valencia ist es mir wieder voll aufgefallen, wie er auch wirklich versucht, durch aggressives Spielen, nicht nur durch schönes Spielen und Tricks, da Akzente zu setzen. Und das, finde ich, ist das, was Robben so ein bisschen fehlt. Also Ribéry hat vielleicht auch dadurch ein bisschen besseren Körper dafür. Also er ist ein bisschen, wie soll man das sagen, stämmig nicht, aber muskulöser, würde ich jetzt mal sagen, als ein Robben. Aber trotzdem finde ich, dass ein Ribéry deutlich kämpferischer mittlerweile ist, als er noch das vor 3-4 Jahren beim FC Bayern war und somit auch wiederum sich weiterentwickelt hat. Und ja, vielleicht hat das auch ein bisschen mit seiner nicht mehr so fragilen Gesundheitsgeschichte zu tun. Er ist nicht mehr so extrem verletzt wie noch vor 2 Jahren und da wird man, glaube ich, auch selbstbewusster. Man traut seinem Körper eine gewisse Robustheit zu und das spiegelt sich dann eventuell auch in härteren Zweikämpfen wieder. Also vielleicht ist das auch ein Punkt. Mit Sicherheit. Wenn Sie verstehen. Mit Sicherheit ist das ein Punkt. Und aber was dazukommen wird, ist auch, dass er gemerkt hat, dass er an Grenzen stößt, wenn er immer wieder versucht mit Übersteigern, also das ist jetzt nicht so schlimm wie Ronaldo, aber er hat sein Spiel schon umgestellt. Also das ist mir schon aufgefallen. Weil er wollte ja, als er zum FC Bayern München gewechselt ist und diese unfassbare erste Saison gespielt hat, hatte er, ich als Sportbild-Abonnent sage das jetzt einfach mal so, hat in der Sportbild gesagt, dass sein Lebensziel ist, Weltfußballer zu werden. Ja, fehlt ihm wahrscheinlich. Ist natürlich auch eine Aussage, das sagen jetzt nicht viele, ja. Das sagt vielleicht noch ein Cristiano Ronaldo oder ein Ibrahimovic, Balotelli, die sagen das vielleicht. Aber alle anderen Leute sagen, ja, ist mir egal, wenn es was wird, dann wird's was. Aber in erster Linie ist natürlich die Mannschaft das Wichtige und nicht, ob ich da jetzt groß raussteche und Weltfußballer oder Europas Fußballer des Jahres werde. Das hat er jetzt aber abgelegt in allen Interviews, die Sportbild mit ihm führt. Das wirkt jetzt alles ein bisschen erdiger, irgendwie bodenständiger, ein bisschen bayerischer, möchte ich fast sagen. Denn er hat ja auch gesagt, dass er nicht zurück nach Frankreich will, obwohl er da einen Club aufgemacht hat oder was, eine Bar, ein Bistro oder sowas aufgemacht hat, sondern er möchte mit seiner Familie in München weiterleben, auch wenn seine Karriere zu Ende ist. Das ist eine Ansage. Also ja, er hat sich, finde ich, schon zum Positiven und weiterentwickelt. Was ich gerade noch sagen will, also bei mir geht ja gerade irgendwie die Welt unter. Vorne schon habe ich schon von meinem Balkon, der ja in 56 Meter Höhe sich befindet, einen LKW-Brand auf der Autobahn beobachten dürfen. Und jetzt geht auch noch die Welt unter. Und das alles hier live im Podcast ist unfassbar. Aber trotzdem, Chris, auch wenn es dein Podcast ist, frage ich dich als Bayern-Fan, weil das wird dir ja manchmal vorgeworfen, dass du in dem Podcast das immer durch die Bayern-Brille siehst. Deswegen frage ich dich, ist die aktuelle Stärke des FC Bayern München, ist Bayern tatsächlich so stark, wie es momentan rüberkommt? Oder profitieren die von der Welle, auf der sie momentan so ein bisschen schwimmen? Schwimmen. Also es ist natürlich immer dieses Momentum-Ding, ne? Wie Frankfurt, letztes Jahr, Gladbach, Hannover. Würdest du das auch bei Bayern sagen? Bei Bayern denke ich jetzt. Meinst du, weil sie den erfolgreichsten Saisonstart aller Zeiten hingelegt haben? Nein, ich denke mir halt, beim FC Bayern kann sowas wie, ich schwimme jetzt hier auf einer Welle. Eigentlich nicht sein. Nee, also da ist für mich das eher andersrum. Wenn es bei Bayern nicht läuft, dann schwimmen sie eben nicht auf der Welle. Aber ansonsten gehe ich bei Bayern München einfach davon aus, dass sie die Spiele gewinnen, die sie bis jetzt gewonnen haben. Weil lass uns mal kurz das so ein bisschen durchgehen. Jetzt haben sie Wolfsburg weggehauen. Davon finde ich aktuell Wolfsburg, die Verfassung, die sie momentan haben, gehe ich von aus. Schalke, finde ich, ist eine Ansage. Auf Schalke mit 2-0 so souverän zu gewinnen, finde ich, ist eine absolute Ansage von Bayern. Aber ansonsten haben sie Mainz, glaube ich, noch besiegt, weil jetzt fällt mir so ein bisschen hinten raus die Gegner. Ich glaube, Mainz haben sie besiegt, Stuttgart haben sie natürlich besiegt. Beim ersten Stuttgart war eine Demonstration. Ja, aber das... Da war ja noch nicht klar, dass Stuttgart aktuell eine desolate Verfassung an den Tag legt. erstens das und zweitens mal haben sie, ich glaube, das war der Grundstein für die Siege danach. Also, weil da haben sie, glaube ich, so viel Selbstvertrauen tanken können in diesem Spiel, weil Stuttgart halt sich auch völlig... Also siehst du das doch eher momentummäßig so? Ich sehe es nämlich nicht so. Na, das erste Spiel hatten sie gegen Fürth. Da, das war auch schon ein dankbarer Start. Ja, also es war ein dankbarer Fürth, Start, so. War aber auch nicht... Nee, es ist nicht. War aber auch nicht überragend. Also nee, es war nie gefährdet, ja, aber es war ein Arbeitssieg. Aber dann haben sie halt so ein Spiel wie gegen VfB. Das hätte auch völlig, hätte, sind wir wieder bei dem Thema, aber hätte auch ja. völlig anders laufen können nach dem 1-0 von Hanik damals. Aber dann sind die so dominant und knallen Stuttgart da die Hucke voll innerhalb von, ich glaube, 5 oder 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube schon, dass das dann die komplette Mannschaft so ein bisschen prägt für die folgenden Spiele. Das glaube ich schon. Ja. Aber insgesamt ist das, was ich von Bayern München tatsächlich auch erwarte, dass wenn sie merken, da ist ein Gegner wie der VfB, der unsicher steht, der Probleme hat, dann muss ich als Fan oder auch als neutraler Beobachter von FC Bayern München das erwarten können, dass die, wie sie es eben dann auch gemacht haben, diese Chancen nutzen und so einen Verein oder so eine Mannschaft abschießen. Und ich glaube schon, dass dieses Spiel gegen Stuttgart hat schon viel bewirkt bei den Spielern. Ja, das kann gut sein. Fürs Selbstbewusstsein aber nicht irgendwie, um jetzt ein großes Momentum aufzubauen. Aber du hast ja wahrscheinlich auch das Valencia-Spiel, Zusammenfassung hast du gesehen, ne? Ich habe das Spiel in der Konferenz geguckt. In der Konferenz hast du es geguckt. Und da hast du schon gesehen, es sieht jetzt knapp aus, 2-1, ja, den Elfmeter verschossen. Aber sie haben gegen den stärksten Gegner der Gruppe ganz klar gezeigt, was ein 2011er Champions League Finalist, 2012er Champions League Finalist zu leisten imstande ist. Sie haben sie komplett dominiert und ich sehe das nicht so, dass es irgendwie Momentum ist oder so, sondern die aktuelle Stärke basiert auf diesem unfassbar guten Kader. Ich folge ja auch die Ultras, die Schickeria bei Twitter und die sagen halt auch, es ist der beste Kader aller Zeiten und du bist halt in der Abwehr bist du überbesetzt, ja, du bist überall komplett doppelt besetzt, ja, du hast mit Alaba einen Mann, der wiederkommt, wenn er an die Leistung anknüpfen kann aus der letzten Saison, haben wir auf links hinten einen Überraschungsspieler. Es gibt im europäischen Fußball gibt es keine wirklich Weltklasse Linksverteidiger mehr. Wir haben da vielleicht noch einen Jordi Alba von Barcelona, den sie sich jetzt geholt haben, aber da haben wir mit dem Alaba einen Jungen, der könnte da wirklich schon so Weltklasse in 3, 4, 5 Jahren rankommen, aber da hatten sie Glück, aber das hat mit dem Kader zu tun. Also jeder hat Schiss, jeder hat den Schalk im Nacken. Also wenn einer schlecht spielt, ja, dann sitzt da auch schon der Nächste wieder auf dem Feld. Und dann hast du natürlich auch das Glück, Ribéry war nicht verletzt. Letztes Spiel. Hast du mitgekriegt, oder? Er war ja angeschlagen. Ja, das habe ich mitbekommen. Schickeria sagt, er war nicht verletzt, er fühlte sich nur ein bisschen... ausgelaugt ist Quatsch, ja, 4. Spieltag oder was das war, es war auch gerade Nationalmannschaft etc. Aber er fühlte sich nicht gut, heißt es, Heynckes hat gesagt, okay, Magutzda, bleibst in München, sagen, was hat er denn gehabt am Oberschenkel, irgendwie was hat er, eine Blessur gehabt, sagen wir den Medien, kommt ein Shaqiri, spielt überragend und das ist das große Glück von Heynckes. Du kannst einen Maschonen und das macht qualitativ keinen Abfall irgendwie und das ist gerade der Kader, das große Ding. Ja, das ist für mich. Du kannst so, vielleicht einen Neuer nicht kompensieren, ja. Nee, ich denke immer, das mit diesem Kompensieren, das ist immer, also das kann ich irgendwie erst sagen, wenn du mal so 5, 6 Spieltage jemand ersetzen musst, aber mal so einmal reinkommen. In eine Mannschaft, die funktioniert, da wird's ja natürlich leicht gemacht. Interessanter wäre es natürlich, wenn Bayern, sag ich mal, von den ersten 5 Spielen 3 verloren hätte und einmal unentschieden. Ja, das ist aber nun mal nicht passiert. Naja, gut, aber dann zeigt mir halt erst ein Spieler, ob er dann einen Unterschied ausmachen kann. Ich meine, wenn die natürlich den Typi da, klar, der ist ja kein Schlechter, aber wenn die natürlich da reinwerfen in eine Mannschaft, die funktioniert, die bis jetzt alles gewonnen hat, dann erwarte ich natürlich, also habe ich es als Spieler ein bisschen einfacher, mich da einzufinden. Ja, das siehst du doch bei Luis Gustavo, ja? Ja, ich wollte nur mal... Luis Gustavo, da haben sie da diesen Irren, den Xaver geholt, den Xaver haben sie geholt für 40 Millionen. Ja, und da sitzt der auf der Bank. Ja, beim ersten Mal kann man sich denken, ja, okay, Mensch, du, erst ein paar Tage hier, lass mir mal erstmal auf der Bank. Ich wollte nur mal ganz kurz auf das Valencia-Spiel zu sprechen kommen, weil du das vorhin angesprochen hast mit stärkster Gegner in der Gruppe. Sehe ich nicht unbedingt so, weil Valencia in der Saison bis jetzt echt nichts auf die Reihe bringt, auch in Spanien nicht. Und vor allen Dingen ein Problem hat, vorne Tore zu schießen. Die haben, glaube ich, bis jetzt irgendwie auch noch, haben die überhaupt schon ein Spiel gewonnen in der Primera Division? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber die spielen wirklich nicht gut. Also, das ist immer so, bei Valencia denkt man so, ja, hier 2001 waren sie im Champions-League-Finale, 2000 waren sie im Champions-League-Finale, sind so auch häufig in der Champions-League anzutreffen, aber die spielen echt keine gute Saison und da ist ein Sieg zu Hause einfach Pflicht und den möchte ich jetzt überhaupt nicht höher hängen, als aber er ist. Du hast doch dann nochmal diesen Champions-League-Hype, ja, das hast du ja letztes Jahr beim FC Bayern gesehen, Mensch, in der Liga, sage ich jetzt mal, lief wenig zusammen, im Champions-League-Finale sind sie gekommen. Ja, aber das ist natürlich das ein anderes Team als sehen. Valencia. Das Spielermaterial ist ja da bei Valencia. Und wenn die Fanfare kommt... Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Ich sehe nicht, dass Valencia ein Team hat, das irgendwie nur... Ich finde, ich habe ein schlechteres Team als Dortmund. Ja, gebe ich dir, aber... Ja, und da gehe ich auch davon aus, dass... Also, ich gehe davon aus, dass tatsächlich... Bayern in so Champions League, obwohl das ist immer, wenn zwei Deutsche gegeneinander spielen, ist auch Quatsch, weil es ist ja eh nicht der Fall, aber ich schätze Bayern deutlich stärker ein wie Valencia. Also das ist für mich, Bayern hat die lächerlichste Gruppe für mich bekommen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Habe ich auch geschrieben, aber Facebook, also als ich da den Ticker gehört habe, habe ich mir gedacht, die denken sie sich gerade aus, die Namen, ne? Naja gut, jetzt müssen wir mal abwarten hier mit den Kollegen aus Weißrussland ist das, oder? Ja, das ist doch da, wo der Klepp spielt, oder? Borisov heißen die. Der Kleppinator. Da muss man noch abwarten. Also die könnten zu Hause, denke ich mal... Natürlich immer unangenehm, ne? Ja, das ist wenn es dann mal kalt wird. Ja, also das könnte unangenehm werden. Aber also in der Gruppe sehe ich Bayern... Ich gebe ihnen von mir aus einen unentschiedenen Borisov, aber alles andere müssen sie für mich gewinnen. Und alles andere wäre für mich auch eine Enttäuschung. Auch in Valencia müssen die Valencia schlagen. Also das ist für mich, wie gesagt... ja, also für Bayern läuft's einfach aktuell und weiß nicht. Ja, aber für mich ist das dieser interne Druck. Ne? Da kann man natürlich auch untergehen. Also ich sehe einen Daniel van Beuten, sehe ich überhaupt nicht. Der wird wenig bis gar nicht spielen. Der wird vielleicht mal spielen, wenn wir irgendwie am 29. Spieltag mit Rekordmeister geworden sind. Dann kann er mal kommen. Nee, aber dieser unglaubliche Kader, das ist der Grund für mich. Warum und das ist Bayern? Die Arroganz von euch Bayern-Fans. Wie oft hat euch von Beuten schon mal einen Arsch gerettet? Der Spieler ist für euch Gold wert und ihr schätzt ihn nicht. Seid froh, dass ihr so einen Typen habt. Den könnt ihr, guck mal, den kannst du reinbringen und der ist in der Regel ein ordentlicher Innenverteidiger und den kannst du sogar reinbringen und der kann dir dann dafür machen. Den kannst du in der 80. bringen und dann in den Sturm stellen. Haben wir auch schon ab und zu so gemacht. So ein Spieler ist Gold wert und ich finde, bei Bayern werden häufig wird häufig sowas nicht geschätzt. Da wird halt so abfällig gesagt, ja, der von Beuten, mein Gott. Ey, das ist ein sehr, sehr, sehr wertvoller Spieler. Ich will nicht so ausufernd werden wie vorhin bei Sammer, aber ich glaube, so ein Spieler kann man froh sein, wenn man den als Backup hat. Das ist für mich auch keiner, der in der Innenverteidigung in der ersten Mannschaft, sage ich jetzt mal so, stehen muss beim FC Bayern, aber so jemanden auf der Bank zu haben, ist mit Sicherheit auf europäischem Niveau viel wert. Der wird für mich einen Ticken unterschätzt. Aber Bayern, es ist jetzt schon wieder viel in diesem Podcast, oder? Ist viel, aber na, du kannst es halt bei Bayern nicht allen recht machen. Wenn die, ne? Also so stark im Kader meine ich. Wenn die so stark sind, wie sie momentan sind, muss man, denke ich, mal auch mal drüber reden. Eben, das habe ich mir auch gedacht, heute den Tag über, als ich über die Sendung geredet habe, ob ich nicht zu viel über die Bayern rede. Ja, dann lass mal. Über Hannover rede. Über die großen Clubs rede, ja. Aber über Hannover musst du auch reden, hier, Leon Andreasen. Da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber reden, ja, natürlich, aber... Es tut mir leid, ich komme aus Hannover, ja, war 96 zu 100 Jahrfeier, war ich im Stadion. Ich bin auch 96-Fan, ganz klar, aber ich bin, ja, aus Trotzreaktion oder so, ich weiß nicht, mit meinem fünften Lebensjahr, als ich irgendwie Fußball angefangen habe. Das ist doch okay. Club zu spielen, war ich Bayern-Fan. Die können doch wegmachen. Wenn sie jetzt nun mal herausragend spielen, teilweise, dann muss man hier in diesem Podcast drüber reden. Weißt du, wenn du nicht so faul wärst, könntest du einfach Kapitelmarken in den Podcast reinmachen, dann könnten die Leute das immer überspringen, wie wären das? Ja. Siehst du? Mhm. Aber hier, sag doch mal, in Hannover weinen sie jetzt da alle, Leon Andreasen, 6 Monate weg, Kreuzbandriss. Ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass sogar seine Karriere in Gefahr ist. Ich meine, ist es grundsätzlich nicht so beim Kreuzbandriss oder ist da noch irgendwas anderes? Also in der Hatz stand bei uns, war das große Thema auf Arbeit natürlich, also das war Krisenzustand. Ja? Wir mussten erstmal ein Roundtable machen, Arbeit musste ruhen, ja, fahren, die Flaggen hingen ja auch auf Halbmast und ja, Karriereende habe ich nicht gelesen. Was man so gehört hat auf Spox, hat man gelesen, glaube ich, dass er diesen Weg wohl nicht mehr gehen will, zurück in die Weltklasse, sage ich jetzt mal, und an die Bundesliga-Klasse. Diesen Weg, sich zurückzukämpfen, weil die letzten 28 Monate wohl so Wunden in seinem Kopf hinterlassen haben. Es ist wohl gar nicht so schlimm, das Kreuzband, sondern der Kopf, der jetzt so richtig im Arsch sein soll. Ja, es ist ein herber Rückschlag für den. Wie alt ist der eigentlich? Der ist noch nicht so alt, oder? 31, glaube ich. Ja, gut. Kann man auch mal aufhören mit Fußball? Hat ja hier der Hinkel. Habt ihr überhaupt darüber schon gesprochen? Nee, müssen wir auch nicht. Über wen? Andreas Hinkel hat ja, und auch Tim Borowski, auch zwei eher noch jüngere Spieler, die ja in den letzten Wochen ihre Karriere beendet haben. Ja. Ja, es ist bitter. Es ist bitter, weil der hat auch Spaß gemacht. Der hat mir schon gut gefallen damals, als er bei Mainz ausgeliehen war. Auch bei Bremen, aber bei Mainz fand ich ihn richtig gut. Und gehen wir jetzt zu Hannover oder was? Direkt rein? Ja, ich meine, ich bin nicht der Podcast-Chef hier. Aber ich wollte nur sagen. Ich hatte sowieso ein ganz anderes Skript mir schreiben lassen von deiner. Ach so, du hast jetzt praktisch, habe ich dir das ja. Ja, wir haben das jetzt alles hier völlig. Aber ist egal, so ein bisschen Free-Flow, das ist ja auch alles. Macht ja auch Spaß gerade mit dir, muss ich sagen. Danke, danke. Aber das nochmal will ich nochmal hier eindeutig zum Ausdruck bringen. In Mainz fand ich ihn richtig gut, da war er ausgeliehen, irgendwie 2006 oder 2007, ich weiß gar nicht mehr genau. Und jetzt dann, als er dann zurückkam, da haben ja viele gesagt, bei Hannover, ja, der schafft es nochmal. Da war ich sehr, sehr skeptisch, aber habe mich natürlich gefreut, wenn einer so einen langen Leidensweg hinter sich hat, dem gönne ich das natürlich, dass er so durch die Decke geht, wie es halt dann war. Und es ist echt eine Tragödie, dass ihm jetzt so eine schwere Verletzung passiert. Aber habe ich ja auch eine Theorie. Ich denke mal, wenn du so lang verletzt bist, wie er es dann war, wahrscheinlich ist dein Körper einfach dann nicht auf dem Level, was Muskeln und sowas angeht, dass solche Verletzungen eher auftreten. Weil ich finde, das passiert relativ häufig. Auch zum Beispiel bei der Sportart, die wir früher ja sehr gerne geguckt haben, nämlich Wrestling. Wenn da Leute aus einer langen... Sportart ist das? Ja, wenn da Leute... Das ist doch eine Show, denke ich. Wenn da Leute aus einer langen Verletzung... Ist das doch echt? Wenn da Leute aus einer langen Verletzung zurückkamen... Will er nicht heute. Hatten die ja dann auch häufiger danach nochmal Anschlussprobleme, sage ich jetzt mal. Und ich ja, das ist so bitter. Also mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also das ist wirklich bitter. Ja, man sagt ja auch, man braucht so lange zum Recovery, wie man auch verletzt war. Und bei 28 Monaten ist das natürlich nicht möglich. Und vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht ist was dran. Aber ansonsten natürlich Hannover, also ich habe ja meinen Hut schon gezogen, habe ja mal getwittert. Muss ich echt sagen, also die legen da schon ein ordentliches Stück Fußball vor. Muss man mal so wirklich hochachtungsvoll anerkennen. Also die Mehrkampfanlage bei uns in Hannover, wo sie trainieren, 96, die wird auch aktuell extremst mit Fans überflutet. Und wenn du hier bei uns in Hannover mal einfach so über die Straßen gehst oder fährst, dann siehst du, ist jetzt ungelogen, eins von 8 Autos haben so ein goldenes 96 Stickerchen, so ein dezentes hinten auf dem Auto. Ist ungelogen. Der Hype in Hannover hast du ja sonst auch nichts. Bitte? In Hannover hast du ja sonst auch nichts. Hannover ist die Sportstadt Nummer 1 in Deutschland. Ja, was denn? In was denn hier? In allen Sportarten sind wir in der in Basketball, Handball, in Hockey sind wir überall in der ersten Liga. Wie viele Titel habt ihr so gewonnen? In den anderen Sportarten kann ich ja jetzt sagen, Eishockeymeister waren wir vor 2 Jahren in den Scorpions. Okay. Einen? Nee, da gab es mal einen großartigen Bericht in der neuen Presse bei uns und da stand so Tabellen auf Berlin ist auf Platz 2, aber auf Platz 1 von den Sportstädten. Also wenn Berlin Nummer 1 in Deutschland ist Hannover. Wenn Berlin auf Platz 2 ist, sagt ja schon alles. Also ist mit Abstand aber, also in allen Sportarten, das ist keine Ahnung, Wasserball, Das ist Kokolores. Für mich sind Sportstätten sind tatsächlich solche Städte wie Dortmund oder Schalke, wo halt Fußball. Ich suche den Artikel jetzt nochmal. Nein, ich glaube dir das ja, aber wo halt Fußball gelebt wird. Also wir müssen doch nicht drum rumreden. Fußball ist der Sport, den die Deutschen schauen und tut mir leid. Also wenn ich an Hannover denke, denke ich nicht an Ekstase im Stadion, sondern eher an so dickbäuchige, Schnauzbart tragende 50-jährige Männer, die da sitzen, sich mit Senf von ihrer Bockwurst bekleckern und dann kurz lachen, ne? Sich dann freuen, wenn der Huschti wieder ein einnetzt. Okay, das waren jetzt die Schwaben gerade. Aber nee, also was ich nochmal sagen wollte zu Hannover, was ich beachtenswert fand, nach der Niederlage gegen Hoffenheim, ja, die war ja nicht ohne. 3-1 ist ja schon eine Ansage. Da war ich echt ein bisschen skeptisch gegen kämpferische Nürnberger, die mich auch zum Staunen gebracht haben zu Beginn der Saison. War ich so ein bisschen skeptisch und dann hauen die die da 4-1 weg. Hoffenheim? Nee, ich bin bei Hannover. Und dann hauen die da 4-1 weg, die Nürnberger jetzt gestern Abend. Das ist für mich dann, also das zeichnet für mich dann schon eine gute Mannschaft aus. Du bist ja das letzte Mal so weit gegangen und hast Hannover sogar mit Dortmund verglichen. Das nee, also pass mal auf, da wurde ich ja auch schon oft falsch verstanden. Da habe ich auch schon das ein oder andere Twitter-DM-chen abbekommen. Übrigens auch, als ich im Gesprächsbedarf-Podcast fälschlicherweise Ryan Reynolds und Ryan Gosling verwechselt habe, da ging es ja gleich ab. Da habe ich ja gleich 2, 3 Nachrichten gekriegt. Also da muss man ja wirklich aufpassen, was man sagt. Was wolltest du jetzt wissen? Du hast mir reingeredet. Ich wollte Achso, wegen Dortmund und Hannover. Ja, pass mal auf. Ich finde, es gibt ja immer eine Mannschaft, die so ein Breakout-Star ist, ne? Hast du im Prinzip immer. Jetzt bahnt sich da vielleicht so ein bisschen die Fortuna an. Da ja, haben wir gar nicht mal drüber reden. Ja, Frankfurt. Aber bei 96 und bei Dortmund sehe ich die Parallelen. Nicht, dass 96 Meister wird. Ja, das mittelfristig, ja, können wir drüber reden, aber kurzfristig glaube ich nicht, dass 96 irgendwie Meister wird oder so, auch wenn es Effenberg da an dieser Vorberichterstattung da vom ersten Spieltag irgendwie mal erzählt hat. Aber das ist ein stetiger Aufstieg irgendwie in der Leistung, in der Form, im Ergebnis, was aber irgendwie nicht abebbt. Weißt du, jetzt bei Borussia Mönchengladbach, ja, sie hatten letztes Jahr eine großartige Saison, brechen jetzt ein. Stuttgart, Meister, brechen ein. Wolfsburg, 2009, Meister, brechen ein. 96, ja, fast abgestiegen nach der Enke-Tragödie, kommen in die Euroleague, ja, da dachte man sich, ach Mensch, super, Mensch, wir haben was zu lachen, wir freuen uns, ja, aber nächste Saison, dann müssen wir noch wieder die graue Maus spielen, sind wir wieder im Abstiegskampf. Oh Gott, nein. Euroleague. Und da dachte man sich, okay. Mensch, das ist ja super. Haben sie echt nochmal wiederholen können? Nee. Jetzt, nächste Saison, aktuelle Saison, wieder vorne dabei. Aktuell Dritter, 5. Spieltag, Bullshit, ne? Aber wieder, bis jetzt, Klasse-Saison. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Momentum da, was aber nicht abebbt irgendwie. Wie bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Das meine ich. Ja, aber warum brechen Mannschaften wieder VfB? Weil alles stimmt. Ein? Es stimmt. Die Stadt stimmt. Nee. Ja? Du hast jetzt nicht zugehört. Du warst viel zu schnell. Ich habe dich gefragt. Ja, ich habe dich gefragt, warum Mannschaften wie Stuttgart nach einer Meisterschaft einbrechen. Oder ja, kann man ja so sagen. Ja, warum ist das so? Ja, also, das ist doch ganz einfach. Die müssen die Spieler abgeben, die davor einfach die Leistung gebracht haben. Die müssen die abgeben, um halt weiter wirtschaftlich arbeiten zu können. Und dann setzen die wieder auf die Jugendarbeit und dann hast du halt so Phasen drin wie die in den letzten Jahren. Bei Hannover, welchen schweren Abgang hat Hannover in den letzten Jahren beklagt? Ja, Bogatetz. Kann man im Nachhinein sagen. Alter, Bogatetz. Ja, es tut mir leid. Er ist jetzt wirklich eine Krampe in Wolfsburg, also, gebe ich dir. Ja, also das ist jetzt aber kein Spieler wie Gomez. Aber wir wussten nicht, was wir mit dem Felipe da für 2,5 Millionen, ja, was ja für 96er bescheidene Verhältnisse wirklich viel ist, was wir da für eine ultimative Krampe verpflichtet haben. Also ja, aber ne? Wie gesagt, ich finde, das ist natürlich bei Hannover, das ist eine gute Mannschaft, soweit, so gut. Aber ich sehe da jetzt Huschti, okay, gebe ich. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keinen Spieler, welcher Spieler ist denn bei euch jung, mit Perspektive und interessant für große Vereine? Also außer der Torwart. Also der Ronny Zieler. Ronny Zieler. Oh, hast du das Gegentor gesehen? Ja, ist im Endeffekt egal, wenn du 4-1 gewinnst. Darum geht's ja nicht. Nee, aber welcher Spieler ist da? Welcher Perspektivspieler interessant, muss aber kein Deutscher sein oder was? Nee, also, nee, welcher einfach interessant sein könnte für große Vereine, ich nenne mal Bayern, Schalke, so ging es ja im VfB damals, dass sie diese Leute abgeben mussten an Schalke, an Bayern München, teilweise ans Ausland. Welche Spieler siehst du da auf einem ähnlichen Niveau und auch perspektivisch? Das waren ja alles junge Spieler, die der VfB damals dann auch abgegeben hat. Also ich sehe tatsächlich, ach Gott, ist das ekelhaft, das Wort, keinen Spieler, der perspektivisch vielleicht zu einem FC Bayern München etc. wechseln kann. Aber ich sehe Spieler, die durchaus zu einem Topclub wechseln könnten, wie Manuel Schmiedebach, Lars Stindl, wenn er vielleicht noch ein bisschen torgefährlicher wird. Und dann natürlich so den ein oder anderen Stürmer. Ne, ist die Frage, Juff, wird er wieder so stark wie in der letzten Saison? Das wäre natürlich unfassbar. Also wenn Juff nochmal fit wird, so wie vor seiner Verletzung, haben wir nochmal eine Granate im Sturm. Zu den anderen Perlen, die wir da haben, mit Sorbiech, ja, ein junger Mann, auf einmal knipst er die Buden, da hat sich jetzt aktuell verletzt. Und ein Yakunan, den ich ja persönlich überhaupt nicht mag, aber der ja wohl auch irgendwie ein Potenzial hat. Also da gibt es schon ein paar Namen, die ich aber wirklich nicht in der Weltklasse in 2-3 Jahren sehe. Da also, gebe ich dir recht. Es ist das Kollektiv, ne? Ich nehme jetzt mal diesen Kollegen Stindl als Beispiel raus. Das ist für mich tatsächlich jemand, der momentan... Als Präzedenzfall. Ja, genau. Ist ein guter Spieler, aber das ist für mich so ein Florian Kringe. Also, das ist ein sehr guter Spieler. Ich weiß, was ich von dem erwarten kann, aber ich würde von dem nie erwarten, dass der in einer Mannschaft wie Bayern oder Schalke oder aktuell Dortmund... vielleicht bei Dortmund muss man vorsichtig sein. Muss man vorsichtig sein, weil Klopp ist da schon nochmal jemand, der weiß, wie er mit dem einen oder anderen Spieler umgehen kann. Aber Stindl ist für mich so ein Typ, dem würde ich raten, bleib in Hannover, genieß die Zeit und spiel da einfach, bis dir die Beine abfallen. Hattest du das Gefühl denn aber bei einem Julian Schieber, der jetzt zu den Dortmundern gewechselt ist? Ist für mich auch kein Spieler, den ich in irgendwie 5 Jahren in der Nationalmannschaft sehe. Absolut nicht. So, also das Gefühl hatte ich aber zum Beispiel sehr wohl bei einem Mario Gomez. Also da haben ja viele gesagt, ja, der Gomez, das ist eine Eintagsfliege, das wird nichts. Und zack, nächste Saison hat er wieder die meisten Tore beim VfB geschossen und hat, wie auch, ich weiß bis heute nicht, wie Mario Gomez im Strafraum einen Ball an seinem Fuß behält. Es ist wirklich ein absolutes Rätsel, aber es gelingt ihm halt und er macht seine Tore. Und er hat sich aus meiner Sicht auch bei Bayern durchgesetzt. Der hat immer wieder schwere Phasen durchlebt, aber hat nie zurückgesteckt. Das wird bei ihm, finde ich, viel zu selten eigentlich betont, dass der sich immer wieder durch Täler durchgekämpft hat. Warum auch immer. Also ich bin es wirklich leid, pro Gomez irgendwie was zu sagen. Nein, mir geht es nicht um pro Gomez, aber er wird für mich viel zu wenig gewürdigt auch. Also aus dem Grund, für mich ist ein Stindl ein guter Mann, aber nicht auf dem Niveau wie gerade solche Kollegen wie Mario Gomez zum Beispiel als Exempel. Deswegen, ich gebe Hannover tatsächlich, also ich sage auf jeden Fall, dass die sehr gut momentan drauf sind, perspektivisch, aber für mich nicht eine Rolle, um die Meisterschaft mitspielen können. Ich weiß nicht, wie die finanziell aufgestellt sind, ob da noch Transfers und so weiter, ob da also finanziell 96? Ja. Ist da also Schulden nix, ja, ist da alles im Lot, aber große wahnsinnige Sachen können wir uns nicht leisten. Ja, und das darauf kommt's dann letzten Endes dann halt auch an. Entweder du hast dann so eine Jugend, so eine Generation, wie es Dortmund dann einfach mal hatte und kannst dich dann durch die Erfolge mit dem verdienten Geld dann solche Leute wie Reus dazu holen, die natürlich dann auch wieder eigentlich Kapitalanlagen sind letzten Endes. Also wenn der Reus weiter so macht, wird Dortmund an dem nicht nur spielerisch, sondern auch finanziell noch seine helle Freude haben. Ja. Und ich meine, wenn es Hannover gelingen würde, mal in so ein Rad reinzukommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen können wir eigentlich schon wieder fast abschließen. Hannover ist für mich eine Mannschaft, die spielt im UEFA Cup mit Sicherheit eine Rolle. Die wird mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren auch mal wieder um Abstieg mitspielen. Das ist für mich leider momentan eine Momentaufnahme, dass die da oben stehen. Aktuell ist natürlich dieses ganze Package sehr perfekt, ne? Mit Slomka und Schmadtke. Da muss ich abwarten. Slomka ist für mich leider ein Trainer, den ich... der wird ja ab und zu mal mit Bayern in Verbindung gebracht. Ist jetzt mittlerweile wieder vom Tisch, wenn ich das richtig verstanden habe, aber... Hat er selbst rasiert, ne? Ja, aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Slomka ist für mich nicht so ein Typ... Es ist ja auch der nette Herr Slomka. Ja, aber das ist... Also, den will ich dann wirklich mal sehen. Der ist übrigens jetzt gerade... Entschuldigung, steht. Ricky, der ist jetzt gerade in diesem Moment bei uns in Langhagen im Einkaufsmall bei Expert und unterschreibt dir dein neu gekauftes FIFA 13. Also, ja. Da frage ich dich, Ricky... Ist das ein Trainer des Volkes? Nee, das erwarte ich einfach Öffentlichkeitsarbeit von so einem Typen. Also, das ist für mich... Ich war übrigens mal auf einer Veranstaltung mit ihm. Also, die haben wir gecatert, sagt man das? Weiß ich gar nicht. Und da war auch der nette Herr Slomka. Und es ist... so, ne? In Character würde ich jetzt mal sagen, ist das schon ein netter Typ, du. Ja, gebe ich dir recht, aber darauf kommt es halt nicht an. Also, ja, scheint ja auch mit diesem Überfallfußball... den Zahn der Zeit im Fußball getroffen zu haben, ne? Mich erinnert der manchmal so ein bisschen an Jogi Löw damals beim VfB. Wann war das? Junge Wilde, die Zeiten 2000 oder wann das war. An den erinnert er mich so ein bisschen. Ja, ja, das gab ja damals diese Zeit beim VfB. Ja, weiß ich, das so. Ist nur sehr lange her. Genau, und dann gab es in Stuttgart immer dieses Gerücht, oder es wurde so gesagt, naja, also eigentlich hat der Löw da nicht viel zu melden. Oder war das 96, 97, ich weiß ja auch egal. Sondern das sind die Kollegen Balakow und Frank Verlaat, die da einen Ton angeben und im Endeffekt auch sagen, wer hier zu spielen hat und wer nicht zu spielen hat. Und der Löw, der ist halt auch dabei. Also so, und ja. Ich finde, dass ob das so war oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich finde, so ein bisschen kommt der halt auch rüber, dass da, der ist halt auch dabei. Also ich weiß nicht, ob der so wirklich so ein Mastermind ist und die Mannschaft, kann ich nicht sagen, aber es kommt mir irgendwie nicht so vor, dass der ganze Erfolg nur an ihm festzumachen ist. Aber so ist es halt. Wenn es läuft, ist der Trainer genauso mitgefeiert, wie wenn es halt eben nicht läuft, dann kriegt er eins auf die Mütze. Deswegen von daher. Aber ich bin kein großer Slomka-Fan. Der ist mir, ja, ist mir zu duckmäuserisch. Sagt man das so? Ja. Das sagt man so. Okay. Wie findest du Frankfurt? Frankfurt kenne ich. Hab ich schon mal was von gehört? Weiß ich nicht. Also auch oft mit Mann und Maus. Freunden, Kollegen drüber gesprochen, ja, Armin Fee, was hält man von dem? Großartiges Interview, als er gefragt wurde nach dem zweiten Spieltag, wo er samstags Erster war, ne? Was er jetzt von der Saison noch erwartet, hat er gesagt, ihm würde jetzt wirklich alles enttäuschen, erschüttern geradezu, wenn er nicht mehr deutscher Meister wird. Also er scheint ja auch irgendwie so ein bisschen so den Jokus für sich entdeckt zu haben, aber Frankfurt ist für mich, wie in jeder Saison, muss ich so sagen, der Breakout-Star wie Gladbach etc. 96. Wobei 96 habe ich ja gerade ausgeführt, dass das keine Eintagsfliege ist. Aber es ist für mich halt der obligatorische Ausreißer des Jahres und das kann gut sein, dass die Euroleague spielen nächstes Jahr. Ja, aber Fee hat für mich noch nie irgendwie eine Mannschaft mal aus einem Tal rausgeholt. Also verbessere mich, aber ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Ich glaube, immer wenn es schlecht lief, dann auch mit einer Kündigung für den oder er ist selber gegangen. Gerade speziell beim HSV die Zeit, wo es dann wirklich sehr schlecht lief, hat er auch große Wechselfehler gemacht, die dann irgendwie den Karren noch weiter in den Dreck gezogen haben. Es kann gut sein, dass er dann vogelwild wird an der Seitenlinie und dann nicht weiter weiß, wenn es wirklich mal, wenn die Kacke am Dampfen ist. Also, ich kenne ihn ja hier noch, da war ein Reutling. Da ist das Ganze. War er saß am Rollstuhl? Nein, in Reutlingen. Da war er sehr erfolgreich. Also es ist hier so ein Reutlingen ist hier ich, so ne? ein. Ja. War eigentlich nur ein kleiner Gag, um mal die Stimmung. Ja, also da war er Trainer und hat auch sehr gute Arbeit geleistet. Und dann kam ja diese Phase, als er nach Rostock ging und hingeschmissen hat. So, und wenn du dann mal guckst, Stuttgart hat er zwar erfolgreiche Zeit gehabt, ist Meister geworden, konnte aber dann die Mannschaft irgendwie auch nicht mehr erreichen und wurde dann auch gegangen. Ja, Wolfsburg ging nichts. Rausgeschmissen, HSV, ging nichts, rausgeschmissen. Jetzt ist er bei Frankfurt, jetzt läuft's gerade ähnlich wie damals beim VfB wieder, relativ gut für ihn. Es wird interessant sein, wenn Frankfurt, die mit Sicherheit diesen Knick nochmal drin haben werden in der Saison, ob er dann die Mannschaft wieder auf Kurs bringen kann. Also da bin ich wirklich gespannt. Einerseits traue ich es ihm zu, weil ich finde den sehr sympathisch und ich glaube, der hat auch Ahnung von dem, was er da erzählt. Aber bin ein bisschen skeptisch, weil immer dann, wenn es brenzlig wurde für Armin Fee, hat er nicht mehr sozusagen den Karren ans Laufen gebracht. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Das kann man so sagen, ja. Da haben wir den Karren wieder mit eingebaut und eingespannt. Da ist er wieder. Bin ich mal gespannt. Aber natürlich Frankfurt hier auch mit dem Kollegen... mit dem guten Inouye. Ne? Ja. Das sind ja gerade sowieso die Asia-Wochen der Bundesliga. Also jeder, also wer kein Chinesen, Japaner, sonst was, Koreaner... Heung-min Sung, Sakai, Kiyotake irgendwie in der Mannschaft hat, der ist ja wirklich out, ne? Ja, aber ich muss nochmal sagen, Frankfurt ist mir halt ähnlich wie ein Tobi dann auch sehr unsympathisch und das liegt einfach an den Fans. Also das muss ich hier öffentlich mal anbringen. Weil die Mega-Ultras haben oder was? Ja, das geht überhaupt nicht. Also was man da auch letztes Jahr dann, mitbekommen hat, als sie doch da dieses Stadionverbot hatten bei Union Berlin und so, und dann kommen sie über den Heimmannschaftsblock in ihren Gästeblock rein, machen da wieder Randale. Also ich finde, weil es ja heute auch nochmal Thema war, habe ich mitbekommen beim DFB, dass man da mehr gegen diese Ultras vorgehen will. Ich finde, da passiert zu wenig. Also so Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, die das Problem einfach nicht in den Griff kriegen und immer wieder negativ auffallen. Jetzt natürlich gerade nicht, weil jetzt läuft's ja auch. aber wenn es mal nicht läuft, fallen sie immer wieder negativ auf. Die werden da, ich weiß, es ist ein anderes Thema, aber die werden da viel zu wenig bestraft. Also das will ich jetzt hier nur mal so mit reinwerfen. Ansonsten finde ich natürlich das, was Frankfurt gerade spielt, beachtenswert. Ja. Gut, überraschend, vor allem wie eine Mannschaft aus der zweiten Bundesliga so kommt und dann aber so ein, die spielen ja nicht irgendwie nur auf Konter, sondern die machen einfach die das Spiel. Die machen teilweise das Spiel, also, ja, gegen das Hamburg. Das habe ich komplett geguckt, das Spiel. Ist der Tobi gerade online gekommen. Das ist wirklich beeindruckend. Der kann ja noch mit dazu stoßen, wenn er will. Vielleicht kriegen wir das irgendwie technisch hin. Man weiß es ja nicht, aber du hast es gesagt, sie stellen sich nicht hinten rein. Die spielen ja gerade so, als wenn sie nichts zu verlieren hätten. Ja, sie haben ja im Endeffekt nichts zu verlieren. Gerade zu Beginn der Saison. Die sollen schön Punkte sammeln. Hallo? Ja, hallo. Hört man mich noch? Ich höre dich noch. Okay, ich bin gerade irritiert hier mit der Aufnahmesituation, weil der Tobi plötzlich bei mir in der Spalte erscheint. Und zwar in der bei Skype übrigens. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass die... Lassen das mal, glaube ich, wir ziehen das jetzt so durch. Ich glaube, dass die tatsächlich am Anfang sich gedacht haben, jetzt spielen wir halt mal drauf los. Ich versuche die ganze Zeit mich zu erinnern, was ihr aufkackt Gegner. Sagt man aufkackt Gegner? Nee, sagt man nicht, ja. Das steht so im Auftaktgegner war. Was waren das? Ach, Leverkusen. Stimmt, gegen Leverkusen war das. Also, okay, dann nehme ich das wieder zurück, weil das ist wirklich eine Ansage gewesen, gegen Leverkusen mal 2-1 zu gewinnen am ersten Spieltag. Da habe ich schon mal gedacht, entweder ist Leverkusen sehr schwach oder Frankfurt stärker, als ich dachte. Und also ich bin beeindruckt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin beeindruckt von Frankfurt und wünsche mir auch, dass immer mal wieder so ein Querulant da oben noch mitmischt. Obwohl ich mehr wünschen würde, dass Dortmund an Platz 2 steht oder Schalke, weil die dann doch für Bayern eher eine Gefahr sind als wie Eintracht Frankfurt. Ja, na, absolut. Also Frankfurt hat ja da mit dem Olivier Ocean im Sturm ein One-Man-Show im Prinzip. Ne? Also das. Das kompensieren die aber durch ein offensiv stark gutes Mittelfeld. Das machen die schon gut. Bitte kurz den Chat und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Club, oder? Machen wir mal den nächsten Club. Es würde mir auch reichen, wenn du einfach nur Ja oder Nein sagst. Also du kannst mir das auch im Livestream fragen. Ja, ich nehme mache ich aber nicht. Möchte ich nicht. Chris hat mir gerade geschrieben bei Skype, ob ich... Das ist eine unprofessionelle Maßnahme, die du jetzt hier... Scheißegal. Der hat mir geschrieben, nimmst du auch auf? Die Antwort ist Ja. Okay. Ja. hast dann du bis zum nächsten Mal. Bitte? Dann bis zum nächsten Mal. Nein, ich habe mir so viele Notizen gemacht, aber das ist eigentlich alles jetzt für den Arsch. Also ich wollte eigentlich noch großartig über Hoffenheim reden, aber dann habe ich mir gedacht, ist gar nicht so interessant, oder? Ich meine, sie haben 4 verloren, jetzt gewinnen sie auf einmal, Punkt, oder? Kann man einerseits so sagen, andererseits freue ich mich dafür Markus Babbel, weil den habe ich auch, jetzt kommen wir wieder zum VfB. Magst du den? Habe ich sehr gemocht. Hatte sich eigentlich schon das Hoffenheim, das Traditionslogo, kann man etwas sagen, ne? Schon auf die Brust tätowiert? Weiß nicht, ob er sich auf die Brust tätowiert hat, aber soweit ich weiß, hat er da so eine irgendwie so eine Art Blume und aus jeder Blüte wächst dann so ein Logo raus. Irgendwie so ist doch diese Tätowierung. Ja, wird er vielleicht gemacht haben und nebendran jetzt noch so ein Andi Müller-Kopf wahrscheinlich. Nee, aber ich finde... Mit ein Herzchen drum. Hoffenheim war in den ersten 4 Spielen, oder war das? Wo sie so schlecht dastanden. Da waren sie schlechter, als sie wirklich sind. Ja, und natürlich fand ich es lustig, weil ich Pocahontas nicht mag. Aber... Insgesamt war ich mir einig. Übrigens, sagt jetzt der reingemacht Podcast auch Pocahontas. Ja, zu Recht. Insgesamt finde ich schon, Hoffenheim wird unter den ersten 7, 8 Mannschaften stehen am Ende der Saison. Ja, und Wette? Die haben eine gute Truppe. So, wollen wir jetzt eine Wette eingehen? Nein, wollen wir nicht. Wir haben damals um einen horrenden Sachbetrag. Nein, das wollen wir nicht. Aber ich denke, dass Hoffenheim sich da oben etablieren kann. Weil ich finde, die haben eine gute Mannschaft. Die haben eine gute Mannschaft aus meiner Sicht. Die haben gut sich verstärkt, ja. Und das hat man auch gegen Stuttgart gesehen. Also gestern gegen Stuttgart, das muss ich jetzt hier nochmal sagen. Reden wir aber gleich über Stuttgart, komm, gib Gas. Gestern gegen Stuttgart hast du gemerkt, dass die nicht nur eine gute Mannschaft haben, sondern eine abgebrühte auch. Die haben Stuttgart in den wirklich, gut, da gehört Glück dazu, aber trotzdem in den richtigen Momenten eine mitgegeben. Stuttgart hat ja eine gute Anfangsphase gehabt gestern. Zack, kriegen sie das 1-0. Erklär mich auf, da habe ich nur die Zusammenfassung gesehen. Ja, Ibisevic hat gleich eine Riesenchance nach wenigen Minuten. Also die muss er eigentlich machen, Flugkopfball, die muss er eigentlich machen. Fast im Gegenzug kriegen sie es 1-0. Dann nach der Pause kann ich mir richtig vorstellen, wie die Schlaftabletten da rauskamen vom VfB und sich vorgenommen haben, hey, jetzt gehen wir mal so richtig ab. Und zack, kriegen sie es 2-0 und dann das 3-0 ist dann im Endeffekt auch noch wurscht. Aber wenn Hoffenheim ist Schluss, okay, habe ich verstanden. Kommen wir mal zum VfB. Ja, wenn ich diese Mannschaft sehe, das ist einfach nur noch lächerlich. Dieser Verein ist nur noch lächerlich. Der ist dilettantisch. Der ist dilettantisch geführt aus meiner Sicht. Ein Verein mit diesem Background, da steht nicht irgendwie, keine Ahnung, Kick dahinter oder wie diese Werbefirma heißt da von Nürnberg, sondern da steht mal einfach Mercedes. Das ist NKD. Achso. Das möchte ich bitte auch ein bisschen mit Respekt behandeln. Da steht Mercedes-Benz hinter diesem Verein. Ja, die haben eine, die sind ja, aber in jetzt einer Ricky? Der. Lass mich mal, pass auf. Ja, okay. Die stehen in einer der, die haben ihren Standort in einer der reichsten Gegenden Deutschlands. Da ist Kohle da. Die haben immer gute Jugendmannschaften. Sprich, die haben die nötigen jungen Spieler dabei. Und ja, die kriegen's nicht hin, mal einen stabilen Verein auf die Beine zu stellen, der über mehrere Jahre konstant guten Fußball spielt. Man hat beim VfB das nie hinbekommen, Abgänge zu kompensieren. Noch nicht mal der Versuch ist gelungen. Ja, man kauft sich irgendwelche Nasen, von denen man mal irgendwie wahrscheinlich mal im Kicker gelesen hat, und stellt die dahin und geht davon aus, das wird jetzt schon funktionieren. Ich meine, und dann, wenn es wieder nicht funktioniert, dann kommt wieder als allererste Reaktion, natürlich wird der Trainer entlassen. Ja. Und danach funktioniert es wieder und alle haben was richtig gemacht. Der Verein... Ja, aber die Obrigen, meinst du, sind nie schuld? Möchtest du das anprangern? Das sind die, die schuld sind. Dem Verein hätte es gut getan, wenn sie abgestiegen wären damals. Weiß jetzt nicht, welche Saison das war, vor 2-3 Jahren oder wann das war. Ja. Da hätten sie mal absteigen sollen. Und dann hätten nicht so Leute, dann würden wir heute nicht so Leute sehen wie Serdar Tasci. Hast du das Interview gesehen? Der Nein. verliert 3-0, dann steht Kai Dittmann da, dein Kumpel aus Langenhagen, dann gibt der nach einer 3-0-Niederlage gibt der ein Interview, als ob er gerade sich 5 Joints durchgezogen hätte. Nee, ja, der war's Kai auch so. Dittmann fliegt danach, weil er wahrscheinlich eingepennt ist über die Werbebande drüber, weil er wirklich wahrscheinlich tatsächlich eingeschläfert wurde von Serdar Tasci. Und so spielt der Fußball. So spielt der auch Fußball. Die stehen aber aktuell, auf Platz. Halt deinen Punkt. Aktuell diese jungen, aufstrebenden Multikulti-Supertalente, ja, meine ich jetzt nicht nur die Tuskies und das ist doch diese alle heißen, ich meine auch da die Götzes und Reuses und alle, wenn die mal aufs Maul kriegen, wenn die verlieren, dann sind die immer noch sachlich und sagen, ja gut, also dann müssen wir das noch ein bisschen und das und ja, dann reden sie mal besser mit dem Trainer. Nein, ja, pass mal auf, das ist ein Männersport, ja, sage ich jetzt mal so einfach. Wenn ich jetzt aufs Maul kriege 3-0 oder ja, wie auch immer, da möchte ich auch ein paar Emotionen sehen und mal, dass sie auch diese Buben aufregen und ausrasten. Nein, das gibt's nicht mehr. Das erwarte ich noch nicht mal. Da bin ich noch nicht mal so. Was ich erwarte ist, wenn ich mich da hinstelle zu einem Interview, dass ich dann meine Leistung wenigstens ansatzweise versuche zu analysieren und nicht so eine gequirlte Scheiße daraus rede. Irgendwelche Floskeln, die ich in der B-Jugend von meinem Trainer mal vorerzählt bekommen habe. Ja, wir haben irgendwie, wir müssen da was machen und hier. Ey, dann halt's Maul, geh in deine Kabine und fertig. Was beim VfB fehlt, ist für mich so ein Kern der Mannschaft. Ich meine, da siehst du, ich finde immer, das siehst du nach einem Spiel, wer sich zum Interview stellt. Beim VfB war das hier der Torwart, ja, den Namen sage ich nicht mehr. Ulreich. Nee, sage ich nicht mehr. Und Tasci. Wieso nicht? Der war doch ganz passabel. Nein, was ich so der ist hab. Eben, der strahlt nichts aus, überhaupt nichts. Okay, den gebe ich dir. Da kannst du einen von diesen gelben Dingern da, wo sie Freischüsse üben, kannst du da reinstellen. Oder auch vielleicht von diesen Dingern, wo die Luft unten reingeblasen wird, die dann so zappeln. Die finde ich auch ganz lustig. Ich erwarte doch von einem Torwart, erwarte ich doch was ganz anderes als, ich sag den Namen nicht. Das ist für mich unvorstellbar, warum man da nicht mal reagiert und dann wirklich auch mal austauscht. Ich gebe doch, ja, ich gebe dir recht, der Torwart ist nicht schlecht. Gebe ich dir recht. Aber hier, der Kraft war auch nicht schlecht. Aber das ist für mich ist es für mich trotzdem kein Torwart, der beim FC Bayern oder in der Bundesliga groß was reißen kann. Genauso wie Rensing. Das sind alles gute Leute, aber denen fehlt dieser Tick. Ja, es fehlt in dieser Tick, nicht dieser Tick zur Wecker, sondern dieser Tick. Ein Torwart muss immer so einen kleinen. Ja, aber das ist das, was fehlt. Und da würde ich noch eher einen Wiese nehmen. Ohne Scheiß. Dann würde ich noch eher ins Tor stellen bei mir, als wie ein Ulreich, das habe ich doch gesagt, oder ein Kraft oder ein Rensing. Obwohl das alles gute Torhüter sind, aber so zieht sich das beim VfB komplett durch die ganze Mannschaft. Würdest du einen Robert Zieler bei dir ins Tor stellen? Von dem weiß ich zu wenig. Ja, aber von dem weißt du, dass er schon Der macht einen anderen Eindruck. Er ist schon sehr, sehr gut. er macht einen anderen Eindruck auch nach außen, denn zum Beispiel in Hildebrand war ja am Anfang Timo Hildebrand, von dem reden wir, der übrigens mittlerweile wieder bei Schalke im Training zurück ist, falls das jemand interessiert. Er hat auch ein bisschen Pech gehabt. Auch eine tragische Geschichte, ne? Ja, aber Hildebrand zum Beispiel, der kam, als er beim VfB ins Tor kam, haben auch wieder gedacht, was ist denn das für ein Hemd? Ja, der steht da zwischen dem Pfosten und wenn da mal ein Wind kommt und solche Sprüche hat er sich anhören müssen. Aber trotzdem hat er eine ganz andere Ausstrahlung für mich entwickelt, sage ich ganz bewusst dazu, als wie das jetzt ein Ulreich in den letzten Jahren. Der hat ja nicht mal Druck gehabt, ja. Der hat sich hinter den Lehmann, hat er sich was abgucken können und dann hat er die Möglichkeit gehabt, da wirklich bei einem guten Bundesligisten im Tor zu stehen und hat sich eigentlich null weiterentwickelt. Jetzt werden viele sagen, doch, der ist ja besser geworden. Am Anfang war der viel nervöser. Ja, das mag stimmen, aber insgesamt erwarte ich von dem Torwart eine ganz andere Ausstrahlung als wie vom Ulreich. Und von da hinten geht's dann los. Da kannst du jede Position durchgehen. Da streiten sich auf links Molinaro und Boca. Das sind zwei Spieler. Der aber ein starkes erstes Jahr hatte, Molinaro. Ja, ein starkes erstes Jahr. Hatte auch mal Fritz Walter beim VfB vor 25 Jahren. Das interessiert doch keine Sau mehr. Wichtig ist doch, was ich heute für Leistungen bringe. Und da bringen's doch beide nicht. Das fällt doch jedem auf, dass die auf der linken Seite kein Bundesliga-Niveau haben. Aber was macht der VfB? Die kommen nicht mal auf die Idee, sich da irgendwie vielleicht mal umzuschauen und wenigstens mal einen Spieler zu holen, um was zu probieren, um mal neue Akzente zu setzen. Ich glaube, da mal ein Panda. Den haben wir ja auch nur geholt, weil es ja klappen könnte. Und es klappt. Ja, so. Und Boca und Molinaro, die knobeln doch wahrscheinlich selber miteinander aus, wer am nächsten Spieltag wieder spielen kann. Das sind für mich beides keine Spieler, die auf dieser Position noch was zu suchen haben. Die haben es nicht gebracht. Und weil halt ein Boca einmal nach vorne rennt, wie so eine gesenkte Sau, aber dann am 16er... Hat er nicht was mit Gina Lisa gehabt? Ja, hat er gehabt. Und der hat häufiger was mit großen blonden Gina, Frauen. Ja, erzähl mir da mal kurz mal was. Ja, ich hab den schon was oft. Was schreiben denn so die Stuttgarter Gazetten über Boca? Ich hab den schon oft in Stuttgart gesehen und zeitweise auch. Ja, kann man den sehen? Ich glaube, der ist sehr klein, oder? Der ist sehr, sehr klein und hängt dann mit zwei, also ich habe zweimal jetzt schon mit zwei großen Blondinen mit wohlgeformten Busen gesehen. Mm-hmm. Und scheint irgendwie ein Beuteschema zu sein von dem kleinen Ivorer. Nee, ja, aber jetzt lass mich kurz beim VfB bleiben, weil ich will das Thema so schnell Ivorer, nur kurz Informationen, er kommt aus der Elfenbeinküste. Aus der Elfenbeinküste kommt er nämlich. Aus dem Wasser. Genau, da macht man so eine Tür auf und dann kommt er aus der Elfenbeinküste raus und dann wird wieder zugeschlossen, dass die anderen Elfenbeinküster nicht auch noch rauskommen. Also die linke Seite beim VfB, das weiß man jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, dass da Handlungsbedarf besteht. Das ist noch, natürlich, Freddy Bobic fällt sowas nie auf, ist klar. Der ist ja noch damit beschäftigt, irgendwie gerade seinen Namen richtig selber zu schreiben. So, dann hast du in der Innen... Auszumalen. Dann hast du, ja, auszumalen. Dann hast du eine Innenverteidigung, ja. Hast du den Matza zum Beispiel... Wo alle immer sagen, das ist der ist souverän, der ist super. Der spielt den letzten Scheiß zusammen, wahrscheinlich, weil er auch keinen Druck hat. Mexikaner oder sowas, ne? Ja, Niedermeyer, der ist dann in dem Moment, weißt du, da könnte ich schon aufregen. Das ist der Moment, der macht's Maul auf, kriegt seine Chance, ja, bringt's in dem Moment nicht. Okay, er hat da dieses in Bremen gut gespielt, aber jetzt voll wieder versagt in dem Spiel gestern. Das ist immer so... Ey Chris, ich muss dieses Thema wechseln, weil ich kann ja nicht hier jede Position durchgehen, bringe ich mich danach um. Dieser Verein ist für mich, das wollen wir ja nicht, ist für mich aktuell die Lachnummer der Liga. Wirklich, das ist für mich wirklich die Lachnummer der Liga aktuell. Die haben die ersten 5 Ligaspiele tatsächlich nicht gewonnen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das finde ich wirklich nicht schlimm. Wenn eine Mannschaft mal 5 Spiele hintereinander nicht gewinnt, ist das für mich nicht das Problem. Aber das Problem ist, wenn ich diese Mannschaft sehe, auf dem Platz, dann ist da nicht ein einziger Spieler, von dem, okay, Harnik, das ist für mich noch einer, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das eine Kampfsau ist, so ein bisschen, der kapiert, um was es geht, der ist manchmal, fehlt ihm so ein bisschen dann das Talent halt, aber an sich ist das kein schlechter Mann. Aber ein Kakao hat auch lang nicht mehr diese Ausstrahlung, die er früher hatte. Da war er auch viel kämpferischer veranlagt als heute. Hat auch den Absprung verpasst, ja, so ein bisschen, ne? Heute meckert der, ja, entweder meckert er auf den Schiedsrichter ein oder auf seine Spieler. Da kommt die ganze Mannschaft ist für mich völlig falsch zusammengestellt. Und das ist halt das, an was ich einen Trainer und einen Bobic seine Position? Kindergärtner? Manager. Daran messe ich diese zwei Leute. Und das haben sie nicht geschafft. So. Also muss ich als Konsequenz sagen, normalerweise, die müssen gehen. Den gebe ich auch keine Zeit mehr, weil das sehe ich, aus meiner Sicht sieht man das, dass diese Mannschaft aktuell so nicht funktioniert. Also hat da jemand einen Fehler gemacht. Und jetzt kommt's. Das Problem ist aber, das passiert beim VfB in regelmäßigen 12-Monatsabständen. Und dann ja, immer zum Herbst, ne, so rum. Ja, und dann liegt es für mich nicht mehr an den Trainer, sondern an von dem der Trainer ausgewählt wird. Und glaub nicht, dass das damals nur ein Horst Held war oder diesmal nur ein Freddy Bobic war. Das sagen die Kollegen oben, die ich vorhin schon genannt habe. Die geben das nach unten weiter. Aber jetzt nochmal meine Frage. Inwiefern steckt denn Mercedes drin in dem Club? Also wohl nicht so wie VW in Wolfsburg, oder? Es gab früher mal, also das weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, das waren halt Gerüchte damals. Ich war ja damals auch ein Ultra mal beim VfB, zwischen 95 und 99, würde ich so sagen, 98 war ich wirklich so in jungen Jahren immer dabei, auch auf Auswärtsspielen und mit Schal vor der Fresse und so Geschichten. Fand ich mir immer lustig und mit Rauchbomben, weiß nicht, kann man mich da eigentlich noch belangen? In Karlsruhe haben wir mal einen ganzen Block in Nebel gehüllt und so Geschichten, haben wir alles gemacht. Schon verehrt. Und damals ging das Gerücht rum, dass es nach diesem, oder so um die Zeit rum 92, als Ari Hahn und Christoph Daum, diese Ära ungefähr, ging das Gerücht rum, dass der Daimler damals gesagt hat, pass auf, wir steigen bei euch hier ein, wir setzen euch aber hier einen Präsidenten hin, ihr kriegt von uns die Kohle, aber wir haben das Sagen in dem Verein. Wir, letzten Endes könnte man sagen, wir nutzen diesen Verein als Werbefigur. So, und dann haben die gesagt, nö, das machen wir nicht, den Spaß machen wir nicht mit. So, und da hat der Daimler halt gesagt, nö, dann leck mich am Arsch. Das ist das Gerücht. Ja, das ist das Gerücht. Ob das stimmt. Ist die Sage. Ja, weiß ich nicht. Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas war. Ich glaube, für VfB, für Mercedes-Benz ist das eine tolle Werbung, wenn die einen Verein hätten, der da groß Mercedes-Benz auf der Brust trägt und Jahr für Jahr oben in der Bundesliga mitspielt, in der Champions League vertreten ist. Das ist doch für, gut, die haben die Nationalmannschaft Mercedes-Benz, aber ich finde, die sind schon wie nennt sie das? Wir sind schon so ein bisschen Lokalpatrioten, Daimler. Das merkst du einfach, dass die so sehr an ihren Standorten festhalten in unserer Region hier. Also für mich ist das völlig rätselhaft, wie so ein Verein in so einer Infrastruktur derartige Probleme in der Bundesliga haben kann. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil alle erfolgreichen Jahre lagen auch eher daran, dass sie durch Zufall eine junge Mannschaft zusammengestellt haben, die irgendwie zusammen gut Fußball gespielt haben. Aber es war nie die Einkaufspolitik, dem VfB ausgezeichnet haben. Ich rede mich im Kopf und Kragen, mach du weiter. Ja, du hast vor allen Dingen jetzt nichts mehr zu erzählen in den nächsten 10 Podcasts. Ja. Bitte? Ja, sage ich. Ach so, ja, sagt er. Ja, also Stuttgart für mich die Enttäuschung der Bundesliga. Wie lange sind wir eigentlich schon? Es wird schon dunkel. Eine Stunde 15 senden wir schon, aber es gibt, glaube ich, noch ein paar Themen, die wir ansprechen sollten. Ist das so? Ja, wirklich. Also ich habe auch noch ein paar Themen. Ich habe da den HSV jetzt noch als Thema. Was sagst du? Wollen wir das mit reinnehmen oder nicht? Ja, für mich schweben die momentan so eine Art Niemandsland. Ja, also am Anfang hast du... Naja, warum? Na, am Anfang hast du ja denken können, da geht gar nichts bei der Mannschaft. Das ist ein Abstiegskandidat. Dann hieß es, jetzt kommt Van der Vaart und alles wird anders. Habe ich mir schon gedacht, Moment mal, also ihr glaubt doch jetzt nicht im Ernst, dass ihr einen Spieler holt und alles anders wird. Sie haben ja am Ende noch 3 Spieler geholt. Diesen Badell, Jiracek und Van der Vaart. Aktuell kann man sagen, dass Jiracek auch ein klasse Transfer war. Der hat jetzt unglücklich eine rote Karte vor 2 Wochen gekriegt. Aber der Van der Vaart-Effekt, der scheint ja irgendwie zu zünden. Also er hat ja ein unfassbares Tor jetzt am Wochenende, nee Quatsch, unter der Woche jetzt geschossen, am 5. Spieltag. Und so eine gewisse... Aber auch einen Elfmeter verballert. Hä? Aber halt eben auch einen Elfmeter verballert. Naja gut, das passiert dem Besten. 3-1. Ne? Naja also, gut, aber das war ein ganz wichtiger. Der hätte ja das 3-1 gemacht, hätte Hannover, bin ich mir sicher, in Gladbach, hätte Hamburg in Gladbach die 3 Punkte mitgenommen gestern. Da bin ich mir sicher. Ja, absolut, aber... Davon lassen Sie sich jetzt, denke ich mal, gar nicht so beirren. Jetzt am Wochenende ist das große Duell 96 gegen die Raute, gegen HSV. Und der Hobbs hat es auch ganz, ganz schön in seinem Podcast so erzählt, dass in der ganzen Stadt sich wohl wirklich so eine gewisse Aufbruchstimmung aufmacht. Ne? Dass dieser Hate gegen Thorsten Fink ein bisschen abebbt, dass die ganze Last jetzt auf Van der Vaarts Schultern lastet. Ja, was natürlich krank ist, weil was soll der eine Mann da jetzt machen? Aber die anderen die Kollegen, die Mitspieler von Van der Vaart sind ganz froh, dass sie so ein bisschen aus den Medien raus sind, wie dieser Rudnevs, der Stürmer, den sie verpflichtet haben, der nun wirklich nicht eingeschlagen hat. Der ist, glaube ich, jetzt ganz glücklich, dass jetzt die ganze Stadt über Van der Vaart, Silvi spricht und über Raphael und Silvi spricht. Und das, glaube ich, tut den anderen ganz gut. Ich glaube auch so ein Aogo, der ja wirklich eine katastrophale Anfangsphase der Saison hatte, der kann davon profitieren, dass da jetzt nicht mehr so auf ihn eingeschlagen wird. Aber ne? Ja, also das denke ich auch, dass das der restlichen Mannschaft ganz gut tut, wenn mal der Druck so ein bisschen verteilt oder weggeschoben werden kann. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mich Hamburg auch in der Saison bis jetzt noch nicht so begeistert, dass ich mir vorstellen könnte, absolut dass die nicht. Ja da irgendwie, sag ich mal, mehr als Platz 10 oder 11, das weiß man zwar nicht, aber glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, dass Hamburg gucken soll, dass sie irgendwie Punkte zusammenkriegen, dass sie nicht in so eine Situation kommen, wo sie auf die Punkte angewiesen sind. Also das könnte für Hamburg dann gefährlich werden, weil viele Spieler dabei sind, die sich, glaube ich, vom Kopf her nicht so ganz auf Abstiegskampf eichen könnten. Also, weißt du, also bei solchen Vereinen wie Hamburg könnte sowas immer schnell nach hinten losgehen, wenn sie dann mal in den letzten 5 Spieltagen da auf Platz 16 rumdümpeln oder so. Also ja, natürlich ein schlimmer Start gewesen. Ja, na, es ist ganz schwierig zu sagen, aber deswegen sage ich ja, es zählt jetzt für den HSV auch so ein Punkt in Gladbach als Erfolg zu sehen, auch wenn mehr drinne war, aber jetzt haben sie mal die 4 Punkte, die kann jetzt keiner mehr nehmen und ich glaube, das ist ganz wichtig für den HSV, einfach jetzt zu punkten, um Sicherheit zu bekommen. Also egal, ob es jetzt durch einen Unentschieden ist oder durch einen Sieg, ist erstmal einfach wichtig, nicht zu verlieren. Weil ja, absolut. Jetzt auch gegen Hannover. Genau, wollte ich dich jetzt genau fragen, was sagst du? Also ich finde das für beide Mannschaften eigentlich relativ wichtig, das Spiel, weil Hannover muss jetzt trotz des Rückschlags mit Leon Andreasen, sag ich mal, weiter auf Kurs bleiben. Sie müssen diesen Ausrutscher in Hannover, in Hoffenheim, müssen sie letzten Endes dann auch als Ausrutscher bestätigen. Also nach dem 4-1 jetzt gegen Nürnberg, wenn sie jetzt natürlich jetzt wieder gleich gegen Hamburg verlieren, dann verlierst du auch so ein bisschen das Momentum, könnte sein. Also für Hannover ist das Spiel wichtig. Und für den HSV ist es eigentlich noch viel wichtiger. Weil wenn die jetzt das Spiel verlieren, ja, dann könnte es schon sein, dass sie einen Knack kriegen nach so einem. Meinst du, dass die neu gewonnene Zuversicht in die eigene Stärke dann schon verpufft? Ist immer schwer natürlich zu sagen, aber es ist natürlich schon scheiße, wenn du gut gespielt hast in Gladbach, eigentlich 3-1 gewinnen kannst und gehst mit einem Punkt nur nach Hause und dann, sag ich mal, schmeiß jetzt mal den Teufel an die Wand, dann verlierst du gegen Hannover das Heimspiel, dann wird's schon wieder so, wo man sagen muss, ist jetzt das Momentum schon wieder weg. Also anders sieht's aus, wenn sie jetzt gewinnen gegen Hannover, kommt danach ein Auswärtsspiel gegen Fürth, dann könntest du schon wieder eine kleine Serie starten. Weißt du, also deswegen ist jetzt ein wichtiger Punkt, glaube ich, für den HSV, wenn sie jetzt ordentlich spielen gegen Hannover, kannst du auch mit einem Unentschieden leben. Das ist das, was ich meine. Wichtig ist erstmal nicht zu verlieren. Und nach Fürth fährst du dann schon wieder mit einem anderen Selbstverständnis, wenn du 3 Spiele ohne Niederlage in den Knochen hast, wenn du ordentlich gespielt hast, fährst du nach Fürth und sagst, hier hole ich meine 3 Punkte. Anders ist das, wenn ich jetzt gegen Hannover verloren habe, dann sagst du dir, hey, wenn ich jetzt gegen die verliere, dann stehe ich auf einmal da hinten drinne. Wieder. Weißt du, das ist also ja, absolut für Hamburg. Aber was, jetzt mal kurz, ja, wir tippen Phase. Jetzt nicht die. Oder wollen wir das machen? Nein, wir tippen überhaupt nichts. Wir tippen überhaupt nichts. Ich will noch einen weiteren Blick nach vorne wagen, weil. Naja, pass mal auf, wenn du das jetzt weiterspinnst und Hamburg kommt jetzt nicht auf die richtige Spur, ja, dann haben die am 8. Spieltag ein Spiel gegen VfB. 2 Mannschaften, die da unten drinnen stehen, und dann, weißt du, ich meine, dann kommt genau dieser Moment, den ich vorhin gesagt habe, dann bist du da unten auf einmal drinnen und dann ist es richtig schwierig, sich da frei zu strampeln. Die müssen jetzt punkten, egal wie, aber irgendwie punkten, dass sie da unten sich nicht festsetzen. Ja, schön. Hast du schön gemacht. Danke. Ja. ich habe jetzt noch als letztes Thema die Fortuna. Hast du noch irgendein Thema, bevor wir zur Abschlussrubrik dieses Podcasts kommen? Ja, ich wollte mal anbringen, dass ich letzte Woche Freitag tatsächlich kurzfristig Nürnberg-Fan war. Das hat sich natürlich dann gleich wieder erledigt nach dem Spieltag gestern. Aber tatsächlich hat mich Nürnberg begeistert im Spiel gegen Frankfurt, weil die haben so gekämpft und mit bescheidenen Mitteln, glaube ich, alles rausgeholt gegen starke Frankfurter. Und überhaupt die ganze Saison war bis dahin für Nürnberg, würde ich sagen, durchaus erfolgreich. Ja. Und die haben mich einfach, also weißt du, kennst du das, wenn du dann so ein Spiel siehst und du einfach merkst, wie du immer mehr für diese eine Mannschaft fieberst, genau, und denkst, wie deine anfangs neutrale Haltung irgendwie zu der einen oder anderen Mannschaft rüber wandert, ne? Genau, Hans Sarpay hat was Tolles geschrieben. Ich bin generell, wenn ich irgendwie ein Spiel XY gegen Nürnberg sehe, mir aktuell immer für Nürnberg, wegen Tobi, So, das ist der einzige Grund. Das ist lieb. Aber Hans Sapay hat nach dem Österreich-Deutschland-Spiel was Tolles geschrieben. Er hat geschrieben, wenn Österreich eine Bundesligamannschaft wäre, wäre er jetzt Österreich-Fan. Und das ist wirklich so. Also Nürnberg ist jetzt schwierig, die beiden zu vergleichen, Österreich und Nürnberg. Aber weißt du, das sind zwei Mannschaften, die kämpfen. Aber auch bisher selten gegeneinander gespielt, ne? Selten gegeneinander gespielt. Die kämpfen, reißen sich einen Arsch auf. Und das ist das, was ich sehen will. Und wenn ich dann am Ende 3-2 verliere oder 2-1, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausging, Frankfurt gegen Nürnberg letzte Woche Freitag. Aber wenn ich dann das Spiel verliere, finde ich, ist es nicht so schlimm, wie wenn ich so einen Arschloch-Sieg mit 1-0 da. Also als neutraler Zuschauer jetzt, nicht als Fan. Und dann habe ich tatsächlich diese Woche überlegt, mir so einen Nürnberg-Schal zu kaufen. Und habe mich dann hab mich dann gestern so gesagt, sag mal, du hast doch nicht mehr Tassen in den Schrank. Echt mal. Und habe mir natürlich jetzt einen Hannover-Schal bestellt. Ich dachte ein Android-Device. Ja, das auch. Nexus 7, das ist die Zukunft. Kauft euch alle Windows-Rechner. Windows 8 ist super. Ihr werdet zwar am Anfang große Probleme haben, wie ihr überhaupt was bedient. Also, da habe ich ja, also Chris, das will ich dir jetzt natürlich nicht alles erzählen, aber was ich da gehört habe, ja, dass Leute, die wirklich seit Jahren mit Computern zu tun haben, Stunden davor sitzen, um herauszufinden, wie sie einfach nur ihr Browserfenster schließen können. Also irgendwie so Kachelkram oder was? Echt, also Windows 8 habe ich in einem Podcast gehört, hat einer gesagt, ist das Betriebssystem, was man in 6 Jahren benutzen möchte. Ja. Aber damit man uns nicht nachsagen kann, dass wir nur Lokalkolorit in diesen Podcast einfließen lassen, möchte ich jetzt noch mal kurz über Fortuna Düsseldorf reden. Und zwar der gute Norbert Meyer, über den man natürlich nur Positives sagen kann Vergangenheit, hat tatsächlich aus 5 Spielen 0 Gegentore. Also ist das, jetzt frage ich dich, Ricky, ist das eine Möglichkeit, wirklich immer so zu spielen, dass du möglichst kein Tor reinkriegst, demnach auch nicht verlierst? Ja. Und ab und zu, wie jetzt an diesem Spieltag, auch mal vielleicht als Schockreaktion mal auch gewinnst. Kannst du damit in der Liga bleiben? Also Düsseldorf, ich habe ja einen Bekannten, der wohnt in Düsseldorf. Und er hat mir gesagt, die ganze Stadt ist wirklich so euphorisiert wie noch nie zuvor, was Fußball angeht und Fortuna. Aber auch ein schönes Stadion. Und ich finde, dass man das, also dafür, dass das so ist, nicht merkt. An der Spielweise von Düsseldorf. Die spielen so, wie du halt sagst, abgeklärt, ja, gucken, dass sie hinten keinen reinkriegen. Das mit den 0 Toren finde ich noch gar nicht so bemerkenswert, aber mit 4 Toren, selber geschossenen Toren, 9 Punkte zu holen, das ist halt wirklich effektiv. Das erinnert mich an Hüb Stevens. Also, das ist ja wirklich phänomenal, was die da machen. Und auch mit diesem Kader, weil ich finde, Düsseldorf hat jetzt nicht unbedingt einen Kader, mit dem wo sind sie jetzt aktuell, auf welchem Platz? Platz 5. Also, weißt ich weiß, es ist eine Momentaufnahme, aber das ist kein Kader, mit dem du eigentlich Platz 5 anpeilst, sondern eher so irgendwo bei 12 unten mit rumgaukst. Und ihr habt das ja, glaube ich, auch in eurer Vorschau damals gesagt, sie haben sich an und für sich diese Leute dazugeholt, wie in Tobias Lebels, die dann für so einen Bundesliga-Aufsteiger den nötigen Rückhalt bieten können durch Erfahrung. Ja, und das finde ich ist sehr bemerkenswert und für mich ist als Beispiel herauszunehmen bei Fortuna Düsseldorf Axel Benninghausen. Ja, das ist kein Fußballer, der wahnsinnig guten Fußball spielt, aber der kämpft. Ja, es ist ein sogenannter Fußballarbeiter. Ja, und das ist komplett Fortuna Düsseldorf aktuell und also ich ziehe auch da einen Hut. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so Fußball spielen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die es eher mit dieser Hauruck-Art versuchen und viel Euphorie mit in die Spiele bringen und dann halt ja durch diesen Rückenwind versuchen, was mitzunehmen. Aber sie machen es genau richtig. Hinten erstmal gut stehen und dann gegen so, vor allen Dingen, das muss ich auch noch sagen, sie punkten halt dann oder sie holen die Dreier gegen diese Mannschaften, gegen die sie dann die Dreier holen müssen, wie Fürth zum Beispiel. Ja, das ist ein direkter Abstiegskandidat und den holen sie halt einfach mal die 3 Punkte weg. Und das ist das, was, glaube ich, auf langer Sicht dann tatsächlich gut gehen kann. Ja, und wie siehst du jetzt die Schlüsselfigur, jetzt nicht Voronin, sondern den guten Trainer, den Frank, was hatte ich gerade gesagt, wie hieß der? Rudi Zitschke heißt der, glaube ich. Rudi Zitschke, genau, Norbert Meyer. Ja, ich mag den. Du hast doch bestimmt noch die Szene im Kopf. Mit Albert Streit. Albert Streit, ne? Es war eine Kopfnuss. Ja, es sind für mich 2 Unsympathen, Albert Streit und ja, Frank Fahrenhorst. Aber ich finde, diese Szene schwebt immer noch als böser Dämon über Norbert Meyer. Ja. Den mag man dann irgendwie nicht so gerne. Der war auch im Doppelpass vor ein paar Wochen. War der ganz witzig irgendwie teilweise. Er hat da ein paar coole Sprüche rausgelassen, aber irgendwie denkst du dir, ja, du bist irgendwie aber auch ein Arsch. Mich erinnert der immer an so einen Malle-Proleten. Ja, also der hat praktisch diese Stonewash-Jeans an und dann so T-Shirt. Und was Pussy-Krieger, ne? Mit wo hinten auf dem Birne Arsch, wo hinten auf dem Arsch ganz groß draufsteht, G-Star Raw. Weißt du, solche Hosen zieht er an und dann so komische Brillen und mit seiner Igelfrisur. Aber das ist alles scheißegal. Was er gut macht, ist, der macht mit der Mannschaft offensichtlich genau das Richtige, um erfolgreich zu sein auf dem Level. Mit den Mädchen, die er zur Verfügung hat. Genau. Und das macht er genau richtig. Und deswegen ist alles andere scheißegal. Er kann kein schlechter Trainer sein. Persönlich muss man, denke ich mal, jedem eine zweite Chance geben können. Und auch ihm. Er hat damals Scheiße gebaut, aber das haben auch schon andere gemacht. Er macht einen guten Job, den muss man honorieren. Ja. Und ich finde, er passt zu Vereinen wie Düsseldorf oder der würde auch gut zu Fürth passen. Zu solchen Vereine passt er. Und ich gönne ihm tatsächlich aber nicht zu Freiburg. Eine gute Saison. Nee, da passt der. Weil bei Freiburg ist der coolste Trainer aller Zeiten. Sagst du ja immer wieder und seitdem achte ich auch drauf. Und hast du mal Interviews mit ihm geguckt? Ja, aber bei aber mir springt der Funke nicht über. Ach, das gibt's. Guck weiter, versuch's, komm. Nein, ich finde ihn ja nicht scheiße, aber nein, es geht ja gar nicht darum, wie die spielen. Es geht um den Typen. Den finde ich einfach. Er ist ein Sympath, das gebe ich dir. Das gebe ich dir, mein Freund. Was ich noch kurz anbringen wollte, das ist ein Original, ne? Jetzt fallen mir doch noch zwei Sachen ein. Und zwar einmal, Miroslav Klose hat es schon wieder getan, ja, hat wieder zugegeben, dass er, also das, also erzähl es mal du. Ich soll's sagen? Ja. Er hat in der italienischen Premier League, in der Serie A, hat er im Ligaspiel ein Tor gemacht, aber auch mit Hand. Mit also Kopf und Hand war dabei, es war ein Mix, es war eine Maradona-Manier praktisch. Und Hand. Und der Schiri hat es nicht geahndet, auch nicht seine Kompagnons des Schiris. Und dann hat der Klose gesagt, oh, so ein schlechtes Gewissen, ich kann gar nicht schlafen heute nach meinen Millionen. Schiri, ich hab Hand gemacht, nimm das Tor zurück. Hat er auch gemacht und seitdem ist er der Held in Italien. Ja, und hat er ja schon mal gemacht, als er noch bei Bremen gespielt hat, 2004 oder so war das. Genau, läuft ja gerade hoch und runter bei Sky Sport News HD. Da finde ich eine große Geste. Einerseits finde ich es eine große Geste, aber ist halt, wenn's halt immer nur einer macht, ich meine, du merkst halt sofort, wie ungewöhnlich das ist, wenn alle darüber berichten. Eigentlich sollte das ja Standard sein, aber stell dir jetzt mal vor, ja, Champions League Finale Bayern gegen Chelsea. Ich muss noch mal in die Wunde reinhauen. Und in der 121. Minute macht Miroslav Klose dieses Tor und geht zum Schiedsrichter und sagt das. Also die würden ihn doch dafür töten in München. Also weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt mal ganz ehrlich, wir finden das alle toll, aber in einem wichtigen Spiel würden wir alle sagen, du bist doch der letzte Idiot. Oder? Sei mal ehrlich. Ja, es geht um Naja, aber wenn geht du... Geht um viel Geld. Na, nee. Versteck dich jetzt mal nicht hinter irgendwelchen anderen Floskeln. Sag mal ganz ehrlich, du sagst ja jetzt selber, das findest du eine tolle Aktion, das ist Fair Play, das ist klasse, aber stell dir die Situation vor. Nee, hab ich nicht gesagt. Na, du hast gesagt, du findest, dass es eine klasse Geste ist. Nee, die italienischen Gazetten finden, das ist ja, als wahrer Meister wird er jetzt dargestellt. Ja, was ist deine persönliche Meinung dazu? Meine persönliche Meinung... Jetzt hast du es leicht. Aus der Sicht des Trainers, wenn mein Spieler... Wie ist denn das Spiel ausgegangen? Das müsste ich jetzt nachgucken. Kann ich dir nicht sagen. Finde ich auch nicht so wichtig. Ja, okay, sie haben 0-3 verloren. Ja, aber ist das wichtig, wie das Spiel ausgegangen ist? Eigentlich absolut. Müsste es nicht. Ja, nee, eigentlich müsste es nicht absolut wichtig sein. Pass mal auf. Nee, eigentlich müsste Fairplay immer Fairplay sein. Nein, absolut, aber aus der Sicht des Trainers, ja, da geht es um viel Geld, da geht es um Punkte, ja, da geht es um Prestige, weiß ich nicht. Wenn mein Spieler beim Stand von 0-1 das 1-1 köpft, in einer 84. Minute und dann sagt du, ich habe eine Hand genommen, da würde ich ausrasten. Das kannst du mir aber glauben. Grundsätzlich, wenn ich Trainer wahrscheinlich wäre, würde ich das gar nicht groß kommunizieren. Ja, weil ich auch nicht, also das ist ja klar, also, ne? Weißt du, was ich meine? Ich würde nicht groß kommunizieren, jetzt, Mensch, wenn ihr was Illegales macht, gebt es zu. Das wäre Quatsch. Aber aus moralischen Gründen würde ich natürlich sagen, hat er gut gemacht, kann ich dazu nicht sagen. Also aus der Trainersicht würde ich meinen Spielern nicht raten zu sagen, macht hier, seid der ehrliche Mensch hier auf dem Platz, sondern verheimlicht das ruhig, wenn es mal so sein sollte, dass ihr irgendwie mit der Hand ein Tor macht, aber ja aber es ist ein guter, stand ja auch 3-0, von daher war es ja egal. Aber es ist, man merkt halt wieder, wie zwiespältig das eigentlich ist. Sie stellen sich alle so hin. Schwieriges Thema, und sagen, ja Mensch, der Klose, das ist doch fair, das sollten doch alle so machen, aber also ich finde, es ist, wenn du es unter der, genau wie du es gesagt hast, wenn du es unter dieser Brille sozusagen siehst und stellst dir vor, da ist ein wichtiges Spiel und der geht dann bei einem wichtigen Tor dahin und sagt, dass es Hand war. Also das ist wirklich ein komisches Thema irgendwie und ist ein schweres Thema auch. Na, ja? Es ist also, aber weißt du was? Ricky, würdest du deinen Spielern? Nee, was ich viel wichtiger finde, Chris, ob das mit diesem Tor finde ich noch nicht mal so wichtig. Was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich, dass die Spieler kapieren sollten mit diesen Schwalben. Und damit meine ich noch nicht mal die Idioten, die neben dir hinfallen, ohne dass du sie berührt hast, sondern wirklich diese Leute, die bewusst in einen Mann reinrennen, die haben 1:1 Situationen, ja, da steht nur noch ein Torwart und noch ein Abwehrspieler und dann rasen die in einen Mann rein. Da würde ich als Spieler, würde ich doch dann immer eher noch versuchen, einen Abschluss hinzubekommen, als wie solche Aktionen. Das finde ich viel verachtenswerter, als wie wenn jemand mal mit der Hand zum Ball geht und ja, das ist manchmal auch ein Reflex. Kannst du mal Tobi fragen? Ich hatte mal eine sensationelle Handaktion in meiner Fußballkarriere. Und zwar muss man sich vorstellen, ich stand ungefähr an der Mittellinie rechts außen und mir wollte jemand praktisch den Ball auf Kopfhöhe zuspielen, so dass ich den wieder ablegen kann. Fußballexperten wissen, was ich meine. Und was mache ich? Ich fange den Ball einfach und schmeiße ihn zurück. Ja. Das ist natürlich dann auch, ja, habe ich auch zugegeben, dass ich da Hand gemacht habe. Ich war sowieso ein großartiger Fußballer. Gut. Ja, schön, also schön, dass du so ein Arsch bist. Ja, gibt's sonst. Achso, sonst gibt's auch Ricky. Noch was. John Terry wurde jetzt dann endgültig verklagt hier, weil er doch so rassistische Äußerungen am Platz da losgelassen hat. Das könnte man vielleicht auch noch sagen. 4 Spiele gesperrt und 220.000 Pfund Strafe muss er bezahlen. Ricky, ich möchte, dass du dir jetzt, während ich jetzt ein wenig was erzähle, jetzt geht aktuell gerade bei mir die Welt unter. Ja, es ist offensichtlich zu dir gezogen. Ja, wenn ich jetzt den Leuten ein kleines Gewinnspiel ans Herz lege, wirst du dir überlegen, was deine Pfeife der Woche war und was dein goldener Schuh der Woche war. Alles klar. Kriegen wir das hin? Ja. Hast du Google gestartet? Ich brauche nicht Google, ich habe das schon im Kopf. Ach so. Oh, was ja. Ja, fit. Und zwar, aktuell wollen wir ein bisschen Facebooken auch ein bisschen mehr ins grüne Licht, ins rechte Licht, ne? Und zwar unter den 50. Likern, also wenn wir 50 Likes bei Facebook haben, werden wir ein Official Join the Club EA Sports FIFA 13 T-Shirt verlosen und verschicken. Wir werden dann randomly unter den 50 Likern dieses T-Shirt verschicken. Großartig. Natürlich sind Freunde, Bekannte und Sex-Buddies. Fuck Buddies ausgeschlossen. Oh Mann. Ja, das ist hart das Leben. Ja, und das hatte ich mir so ein bisschen überlegt. Ricky, findest du das? Finde ich großartig. Und ich finde wirklich, das ist lächerlich, dass wir nur 38 oder 39 Likes da haben, weil ich habe mir alle Fußball-Podcasts, die es gibt, angehört und muss sagen, 4 Ecken 2 Elber ist der Beste. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, da gibt es andere Podcasts, die reichen da lange nicht ran. Deswegen liked, gibt's euren Freunden, also vielleicht die Folge jetzt als allererste, die war besonders gut. Ja. Müsst ihr halt dazu sagen, dass ich nicht immer dabei bin, aber ihr könnt's ja fordern. Sagt's euren Freunden, euren Nachbarn, euren Fuckbuddies und die dürfen dann tatsächlich gewinnen. Ja. Also ich find's toll. Ich würde auch gerne so ein T-Shirt. Ich muss nachher mal meine Frau fragen, ob die schon geliked hat, dann kann ich ja über sie vielleicht. Das ist ja, glaube ich, auch ein Fuckbuddy von dir. Das ist ein Fuckbuddy von mir, absolut. Aber nicht mehr. Sag mir dein, womit fangen wir an? Fangen wir mit der Pfeife der Woche an. VfB Ricky? Stuttgart. Also kann ich eine komplette Mannschaft verpfeifen? Ja, Alter. Das kannst jeden verpfeifen. VfB Stuttgart aus den von mir vorhin schon angeprangerten Gründen. Ein Verein, der sich einfach nur lächerlich macht aus meiner Sicht. Ich fange nicht schon wieder an. Also VfB Stuttgart ist meine Pfeife der Woche. Bitte! Ja, schön, Ricky. Meine Pfeife der Woche ist keine Mannschaft, ist kein Offizieller, ist kein Manager, kein Trainer und auch kein Spieler. Ricky, jetzt frage ich dich, was ist meine Pfeife der Woche? Oliver Pocher. Nö, ach komm. Ist auch kein Moderator, jetzt gehe ich sogar den nächsten Schritt, ist kein Mensch. Dann ist es wahrscheinlich dieser komische Fußballschuh, den Song immer trägt von HSV. Der hat nämlich gesagt, nach jedem erfolgreichen Spiel wechselt er das Schuhwerk nicht, egal wie der Platz beschaffen ist. Vielleicht ist es sein Schuh. Nee, das würde ja nicht die Pfeife der Woche sein. Naja, dann sag's mal. Die Pfeife der Woche ist, hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal sage, FIFA 13. Oh, kann ich natürlich nicht mitreden, weil ich habe ja Nexus 7. Ja. Und keine Xbox. Nee. Ist ja eine Familie im Prinzip, ne? Durfte ich ja nicht. Ich wollte mir Apple am Samstag eine Xbox kaufen. Und meine Frau hat mich aus dem Saturn an den Ohren herausgezogen. Und später dann auch noch an anderen Stellen gezogen. Ja. Das gehörte aber dann nicht mehr zur hier. Und zwar, Ricky. Ich habe ja die Demo gespielt vor einigen Wochen. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, gibt ein paar nette Verbesserungen. Gucken wir mal, was das komplette Spiel an neuen Modi, Features etc. hat. Ja. Also, wenn ich wie du jetzt, Ricky, ein Mensch wäre, der sich eine neue Xbox holt, würde ich sagen, FIFA 13 hast du ausgesorgt. Ne? Hast du für Monate ausgesorgt. Aber ich als FIFA 12 Besitzer muss sagen, ja, neue Trikots, ein paar neue Animationen, in den Ladescreens, sage ich jetzt mal, kannst du jetzt so kleine Trainingssessions machen, die machen wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und es gibt den aufgebauten Ultimate-Team-Modus, der aber halt ein bisschen aufgebaut ist, aber den gab es schon. Es gibt nichts groß Neues, ja, also es ist ganz nett, das gab es aber auch schon mal vor 2 Jahren, dass du die Mannschaften synchronisieren kannst mit der aktuellen Leistung aus der Bundesliga. Das wollte ich meinen. Kannst du auch die Kader aktualisieren? Also kannst du mit dem 12er, mit dem... Nein, natürlich nicht. Wäre Quatsch, dann würden sie keinen 13er verkaufen. Ja, früher bei Anstoß ging das. Bei Anstoß ging das, ja. Da war übrigens Matze Knob der Ball. Sprecher. Achso, ich dachte der Ball. Er war der Sprecher da. Und wie bei FIFA 13? Nee, also wenn du wärst, absolut FIFA 13, bist du glücklich, ist großartig, grafisch tut sich da nichts mehr, ja, die Xbox, PS3 etc. ist seit 2 Jahren schon über dem Verfallsdatum, ja. Aber es bietet mir zu wenig Neues und meine Freundin ist hier am Fernseher vorbeigelaufen gestern, als ich das gespielt habe, hat sie gefragt, ist das Neue? Das war ihr Wortlaut. Ist das Neue? Weil es ist kein Unterschied, ja, du hast ein paar neue, als Laie siehst du keinen Unterschied. Ja. Also für mich die Pfeife der Woche, FIFA 13 ist ein gutes Spiel, es ist ein überragendes Spiel, es ist das beste Fußballspiel auf dem Markt, aber der Sprung von 11 auf 12 war grandios, großartig, aber von 12 auf 13 ist ja so marginal, dass es für 50 Euro, 60 Euro schon ein bisschen frech ist für den Besitzer von FIFA 12. Dein goldener Schuh. Man müsste natürlich jetzt fast schon sagen, Miro Klose, ja, aber... Wir haben ja das gerade so ein bisschen aufgedröselt. Das kann man so und so sehen. Aber, ja. Deswegen, mein goldener Schuh, Rick Czabosz Huszti von Hannover 96 ist für mich aktuell wirklich der Spieler, der mir am meisten Spaß macht in der Bundesliga, weil er sowohl die Kisten macht, als auch immer wieder den Blick für den freien Mann sozusagen hat. Und ja, schön, allein auch schon aus diesem Grund, weil diese Penner vom DFB solche schwachsinnigen Regeln haben, die halt eben Regeln sind, deswegen... kannst du da nicht viel dagegen sagen. Aber diese bescheuerte Regel gehört wirklich... Kann man natürlich auch sagen, du hast deinen Beruf, musst dich dann nach gewissen Regeln verhalten, ich. Und er darf nur mal sich nicht das Trikot aussehen, er darf nicht auf die Zäune klettern. Ah, es sind Emotionen natürlich. Und nach so einem Spiel ist totaler Quatsch. Aber dem Huszti, ich habe es dir mal im privaten Gespräch gesagt, den habe ich schon bei seiner ersten Stippvisite bei Hannover gut gefunden und habe mir damals gewünscht, dass Stuttgart den vielleicht verpflichtet. Ja. Weil. Aber ihr habt ja einen Heinal. Ja, es wäre halt für mich so, für Huszti damals ein logischer Schritt gewesen. Stuttgart ist nochmal so ein Zwischenschritt. Wenn er es da auch geschafft hätte, dann kann er schon an etwas noch, also an wirklich große Vereine vielleicht denken. Aber natürlich hat das der VfB nicht für nötig gehalten und hat Alexander Klepp verpflichtet damals. Hast nur eine Bank geholt. Wir wissen ja alle, wie das ausging. Deswegen, Huszti ist wirklich Hannover, da ziehe ich meinen Hut. Großer Transfer und ein sehr, sehr, sehr, sehr guter Spieler. Sehr, sehr gut übrigens. 750.000 Euro. Ein Schnäppelchen. Ein Schnäppelchen. Mein goldener Schuh geht an Bibiane. Lulu, Lukas Podolski, Lulu. Ist das klasse? Jo. Ist das klasse? Ey, ist das klasse? Er ist stellvertretender Kapitän beim FC Arsenal. Ja, in wie lange ist er da? Ey, was ist los hier? Was denn? Ja, ich mag ihn ja. Also er ist jetzt schon mit der Kapitänsbinde aufgelaufen, weil der Stammkapitän irgendwie weil einen Termin hatte, Gott, beim Zahnarzt. Und das ist doch großartig. Er bringt seine Leistung. Ja, er hat Olivier Giroud größtenteils verdrängt aus dem Sturm, wo man gedacht hat, oh Gott, das kann ja nichts werden. Nein, er ist ein absoluter Führungsspieler. Ich habe die letzten beiden Spiele habe ich geguckt komplett, weil es ist großartig. Ja, Metze auch. Merte, ne? Ja, Merte auch Stammspieler geworden. Er hat aber, nicht so, aber der spielt nicht so gut, glaube ich, oder? Doch, der ist Stammspieler geworden. Ja, aber ich, das, was ich gesehen habe, mal ein Spiel gesehen hier von Arsenal, da war der nicht so der Allersicherste. Also letztes Spiel war er großartig gegen FC Chelsea. Und er hat sein Timing wieder, was er auch braucht, ne, für seine Größe und für seine nicht vorhandene Wendigkeit. Aber goldener Schuh, Lukas Podolski, er trifft in der Champions League, in der Premier League. Er ist, glaube ich, sowas wie ein Führungsspieler geworden. Also der brettert da links rauf und runter, spielt unglaubliche Pässe und hat auch noch irgendwie, er ist ja nicht zu schade, nochmal einen Zweikampf zu gehen, der irgendwie ihn an die Grenzen bringt. Großartig, gönne Lukas Podolski. Ich will noch zum Schluss hier kurz die Sendung widmen, und zwar dem kleinen Luis. Ja, ich bin heute zum zweiten Mal Onkel geworden. Und falls sich Luis in 15 Jahren mal anhört, was sein Onkel für Blödsinn so macht. Hi Luis, die Sendung ist für dich, kleiner Mann. Schön. Also besser kann man eine Sendung nicht beenden. Ricky? Na warte mal, man könnte es vielleicht so noch machen. An dieser Stelle möchte ich die Sendung gerne an alle heute geborenen Kinder widmen. Warte mal, das war auch grammatikalisch nicht richtig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese Sendung möchte ich an alle heute geborenen Kinder widmen. Ich wünsche euch ein gesundes Leben, viel Erfolg. Denkt dran, Geld ist nicht alles. Schöne Titten und ein großer Penis können manchmal auch ganz hilfreich sein. Ja, also wenn alle Kinder, und die gerade jetzt an die Arthur Mütter, Boker heißen, die heute geboren Moment wurden, die mal, werden das ja dann auch bekommen. Die wichtigste Stelle kommt ja noch. Und gerade an die Mütter, ja, eure Brüste werden jetzt hängen, eure Ärsche auch. Aber ich sag mal so, immerhin habt ihr jetzt ein Kind. Ja. Oder zur Not, wenn ihr nicht stillen wollt, einfach die Milch in eine. Das ist ein Thema, das wir hier nicht vertiefen wollen. Ricky, es war wirklich schön. Die erste Folge mit dir war also ein Traum. Ich fand mich auch wie immer sehr, sehr gut. Ich habe fand ich auch sehr gut, ja. Was ich besonders gut fand, war zum Beispiel, als ich vorhin über den VfB gesprochen habe, oder eigentlich fand ich mich in allen Situationen in dieser Sendung beachtenswert gut. Wir können das gleich on-air besprechen, was wir gleich off-air besprechen. Also ich fand mich sehr, sehr schlecht, wo du mich da über das Klose-Ding ausgefragt hast, weil das da habe ich mir gerade das Gewinnspiel ausgedacht. Da warst du schlecht, aber also ich... Da war ich sehr schlecht, weil ich habe gerade dieses, man muss auch sagen, das T-Shirt, welches wir verlosen, das ist in einem Papp-Schächtelchen, was wunderschön aussieht. Das habe ich gesehen gerade, wo du mich das gefragt hast. Und mir gedacht, Also ich würde ja zum als Abschluss für mich sagen, ich würde mich heute wirklich als Volltreffer bezeichnen. Ricky, bis zur nächsten Ausgabe. Adieu.